Einfach nur schön. Ja, also herrlich, herrlich. Ist das das neue Intro? Na, aber das wurde Ernst Mosch mit Salve Imperator. Salve Imperator. So. Oh, was ist denn jetzt passiert? Oh. Hi. Ja? Wann willst du nächsten Donnerstag? Wann passt es dir den nächsten Donnerstag? Mir passt es immer, wenn du willst. Okay. Ja, sag mal, so 19 Uhr oder was, oder? Hi, jo. Wenn es der Bus 5 Minuten dauert, dann... Reden. Wir machen extra lang. Heidi. Oh, ich hasse meinen scheiß Windows-Rechner. Ja, genau. Wer hat hier gerade gerülpst? Ich nicht. Ich auch nicht. Das war der Bob. Es war der Bob. Servus, Bob. Servus, Bob. Ich muss auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Wir haben es gehört. So, wir haben es vernommen. Ja. Du hast so schön geklungen. Brayden, das hat sich so angehört, wie du dich wahrscheinlich fühlst. Ja. Ich wollte hier noch irgendwas ins Dokument eintragen, aber mir ist es entfallen. Name, Vorname, Geburtstag, Wohnort. Schnuggis. Du, Raiden, du musst ins Poesiealbum, das du von der Dame bekommen hast, hier nicht einen Steckbrief reinschreiben, du musst da was Nettes reinschreiben. Ach so, wie? Im Wald, da rauscht der Wasserfall, wenn es nicht mehr rauscht, ist Wasser, sowas halt eben. Ah. Deswegen glaubt's nicht, oder was? Das ist wie Nugget ficken ist die Hölle. Oh. Ja, genau. Nur mit Strumpfhose. Froch, hab ich eigentlich noch irgendwelche Sprachprobleme, die ihr mitkriegt? Ja, bis auf der Pfälzisch. Das ist kein Sprachproblem, das ist eine angeborene Schönheit. Nett, gut, dann passt. Da kann ich mich wieder ungezwungen mit meiner Zunge bewegen. Bastjo. Habe ich gerade richtig gehört. Ja. Und es hat sich ja voll toll angehört. Na, der Donnerstag kann ja interessant werden. Bastjo. Ach Kai, du hast keine Ahnung. Nee. Deswegen Kai hat keine Ahnung. Deswegen heiße ich ja auch Kai. Nee, Kai heiße ich ja eigentlich, weil meine Eltern wollten eigentlich Kai-Kind. Geil. Armer Teufel. Ja. Mhm. Oh, ich bin völlig außer Atem. Hier oben ist eine Hitze. Glaube ich schon, wenn man den Thema bei euch zuhört. Ja, das kommt noch dazu. Hallo, ich kann nichts dafür, was ihr denkt, gell? Hallo. Ich bin's, Luzi. Was ist eigentlich in unserem Chat los, sag mal? Da ist ja die Hölle. Ja. Welchem Chat? Ich habe erstmal die Benachrichtigungen ausgestellt. Nicht nur du, Bob. Ich kann ja nicht mehr schlafen. Ja. Kann das sein, dass wir Frauen in unserer Runde haben? Ja. Oh. Frauen? Hallo? Ja. Ja, ich hatte auch den Chat ausgeschaltet, deswegen habe ich auch nichts mehr mitbekommen. Hab dann vergessen. Die ist dann jetzt allein da drin. Vergessen, die App dann aufzumachen, damit ich ab und zu mal was mitbekomme. Damit ich mal die 500 Nachrichten mal kurz aktualisiert. Ich habe mal zurückgescrollt und dann hat Frima erst mal nachladen müssen. Ja, ich habe 2 Minuten gescrollt. Und ich auch. Ja, vor allen Dingen, das hat auf dem Nachttisch gelegen und immer. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und dachte ich, mein Gott, seitdem die Frauen hier drin sind, ja, genau. Nur noch am Vibrieren. Kein Wunder, dass mein Akku nicht hält. Das ist nur der Streamer-Chat hier. Ja, solange er noch schlafen konnte, war alles gut. Ja, von wegen schlafen. Das war das Problem. Ich habe mein Telefon so eingestellt von. Oh Gott, ich hab was gespielt. Boah. Mahlzeit. Oh, leck. Schluck runter, Rain. Ja. Hat er Geld gekostet. Was zahlt es, bleibt drin, ne? Vor 22 Uhr bis früh um 7 habe ich da nicht, bitte nicht stören Modus. Ach so, deswegen gehst du an mir ans Telefon. 23.30 Uhr habe ich alles gemutet. Okay. Ich brauche noch ein Tempo. Ach, wir hatten unseren Spaß, muss ich ja sagen. Also es war echt ein lustiger Abend. Vor allem einfach eindeutig zu viel Alkohol. Okay. Du und die Verena oder was? Die Verena glaube ich nicht zu euch. Also die hat ein wenig Eierlikör gehabt, aber bei mir war es der Limoncello. Der hat mich hingerichtet. Der Limoncello. Der hat mich fertig gemacht. Also ich gebe mir noch was holen. Ja, hol dir noch die Nase voll. Ja, weil die Tempos, die verschleppt die Lucy immer, die Päckchen. Und dann kann ich sie irgendwann aufsaugen, weil sie 1000 Fatzen sind. Das kann sie doch im Moment gar nicht. Sie hat ja keine Zähne. Ja, nur eine nicht. Ja, die doch, kann, das sie. Kann ich dir sagen. Bin mit gleich wieder Eier. Ja, ja. Ja, ja. So. Was? Eier? Mm. Wo? Popeye, was wollte ich denn überhaupt? Ach so. Du wolltest Paulchen Panther, na, na. Bob, darf ich dir erklären, du bist hier bei Rating und du wolltest jetzt mit uns einen Podcast machen. Ja, aber da gehört ja das Dokument dazu. Ja, dann musst du das öffnen. Ja, schlicht. Dann geh kotzen, Mann. Wer saufen kann, kann auch podcasten. Hey, langsam wache ich auf, meine Hirntablette wirkt. Juhu! Oh. Wo ist denn meine weibliche Unterstützung eigentlich heute Abend? Ich weiß nicht, wo der Muffel überhaupt ist. dafür gehört er das Schellen. Wenn's fragst, gleich nur einmal. Wer hat geklingelt? Ah, obwohl, Kai, du könntest da durchgehen. Was? Passt schon. Was? Der hat dich gerade beleidigt, Kai. Hallo, was hat er gesagt? Du bist so schön. Du wärst ein Mädchen, hat er gesagt. Mädchen, Mädchen. Na, ich doch nicht. Lass mich ein höchstens Mädchen sein. Ich kann höchstens eine Traktorbraut sein, ja. Oh, hör auf, diese Bilder, bitte. Ich glaube, jetzt muss ich gleich kotzen. Truck, das Truck, ist doch die Chamuskanne, oder nicht? Die Rose? Raiden, mach mal deine Augen auf. Hm? Raiden? Ich glaube, er ist umgefallen. Der mag nicht mehr mit uns raiden. Oh. Naja, ich schätze mal so ab 4. Okay, bloß, dass ich war, so, wenn ich mich ins Auto schwung. Hm? Ich muss erst die Rouladen machen. Rouladen? Die am Fenster? Hä? Die am Fenster? Bei uns heißen die Jalousien. Ah, nee. Ja, Rollläden sind es bei mir eher, da hast du recht. Die sind relativ groß. Ich kann es nicht klein, es geht nur groß. Weil zwischendurch muss man doch einmal die Rohrrollen runterrollen, ne, bevor man alles andere wieder aufrollt. Ja, ja. Deswegen kriegst du ja runtergerollt, dass du wieder aufrollen kannst. Mhm. Deswegen bin ich immer so gerne dabei. Aber ich sage immer, so 6 wie wir 5 gibt's keine 4, weil wir 3 die 2 einzigste sind. Ja, sag mir das morgen noch einmal, dann begreife ich's vielleicht. Okay. Ich hab Blutverlust. Das haben Frauen öfters. Nein, nicht diesen. Ich war beim Arzt. Na, so schlimm haben sie es meist nicht. Also der Remo, der... Keine Ahnung. Stop! Gib Ruhe! Setzen 6. Der sprüht sie jetzt nicht wirklich Pfefferspray ins Auge, oder? Wer? Doch. Genau, das habe ich auch schen gesehen. Der folgte Martin oder wie der heißt. Nee, das ist der Riso Fabel 89. Nee, wie heißt denn der YouTube-Knüller hier, Raidina? Den hast du mir da empfohlen. Der Martin, der hat doch auch hier mal das gemacht. Echt? Martin, jo, ah, jo. Jo. Alles nicht so wild, so langst, schön gut. Kochsalzlösung dabei, das kannst du jederzeit machen. Aber alles schon ausprobiert. Guck mal, gerade das Video von MacDiesam. Ja, ich auch. Das ist auch ganz nett. Aber ein iPhone habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht die Slow Motion wollen sie uns da ein wenig zeigen, ja? Ah, oh, es ist wieder so eine Tittenwacklere. Gottes Gesicht. Ach, verbiegt die das iPhone. Ist das geil. Leute, spüre ich alle Pfefferspray auch. Das ist voll drin momentan. Okay. Ha, und ihr Blödel schütten unseren armer Kolzwasser über den Kopf. Pfefferspray raus in die Arme. Das ist das, was droppt. Ah, was ist ein Krach. Boah, ich glaube, ich kotze bei dem Video, hey. Boah. Pfefferspray? Nee, das andere. Boah, als Frau. Boah. Kannst du das auch mit deinem iPhone machen? Das magst du am Sommerfest. Äußere ich mich jetzt nicht. Das bleibt mein Geheimnis. Wer mich kennt, der weiß das. Ich war eben gerade drüben bei unserem Konkurrenz-Podcast. Konkurrenz-Podcast. Denn ja. Ich sag mal, der Einschlafen-Podcast, der macht immer erst so ab 22 Uhr. Also. Der sendet aber montags. Ach so, mal schau. Alle bereit. Alle bereit und breit. Breit, breiter, am breitesten. Das ist mir schlecht, ey. Was muss ich denn hier noch auf meinem Piratenpad? Das wird ja immer mehr. Ich brauche noch einen zweiten Bildschirm hier. Ja, du bist verwöhnt, Kai. Mach's wie ich, das Dokument auf und fertig aus. Echt doch. Ach, der Chat, ja, den muss ich auch noch haben. Chat, Chat. Chip, Chip, Chip und Chat. Ach, sonst komme ich da durcheinander. Wieso geht's mir so scheiße gerade? Sauferei? Fragst du denn noch? Xufa. Ich hab doch heute noch eins. Zwei Xufa. Naja, du hast deinen Magen von innen sterilisiert. Oh, das sind ja ganz neue Sachen. Der Bushcrafter-Technik. Ja, du siehst, was dabei rauskommt. Bei Braden gibt's das Lagerbier. Ja, der hat aber Jägermeister gemacht. Der wollte die Hardcore-Tour. Das feine Zeug. Lecker. Na, hast du auch den Bob gerufen? Also den Jörg, meine ich. Ja, oder den Jürgen. Oder den Koi. Den Koi. Oder die Dina. Ey, das sind die Momente, wenn sowas von mir passiert, dann kann ich mich nicht mehr halten vor Lachen. Ich kann demjenigen nicht mal helfen. Ach so. Nee. Echt, da musst du lachen? Natürlich. Mir hebt's dann. Echt, mir nicht. Ja. Kranke Schwester, das ist mir wurscht. Ja, du bist ja krank, du musst das ab. Richtig. Ich stell mich gleich dazu dann. Ja, ich auch. Ich glaub, sowas kann ich überhaupt nicht sehen. Und dann, je mehr es werden, desto lustiger wird's für mich. Nee, sowas kann ich überhaupt nicht. Oh, da ist ein schönes, ach, dein Video. Jetzt das kommt's. Inhaltswarnung. Ja. GoPro Girl. Nee. Yes, das hat die eine schöne Kamera. Vielleicht hättest du jetzt solche wegen weiter hochschnallen sollen, wa? Das sieht nur so aus. Nee, das ist so. Nee. Die wurzeln ja klar raus. Schöne Schuhe. Wie, wir gucken alles gleich, oder wie? Ja. Der Bär. Ach du meine Güte. Ey, wenn dir ein bisschen schneller läuft, dann hat sie blaue Augen. Nee, da ist die Kamera kaputt. Ob die so eine GoPro für den Kopf hat? Oder womit hat die das aufgenommen? Scheiße. Naja, gut, das ist ja alles jetzt. Ich schenke mir jetzt noch einen Tee ein. Ach, ein Tee, oh. Und dann. Geh hier kaputt. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ladet mir dann einfach die Aufnahme hoch. Und ich schneide ihn dann. Ja. Ja, das vergiss mal schön. Ey, was denn? Der Ratinger ist doch für die Hardcore-Podcaster der entspannteste Podcast ever. Herkommen, reden des Wars. Ja, schneiden, und weil wir uns nix so gut entspannen können. Ja gut, wir haben ja aber vorher unser Dokument ausgefüllt, lieber. Oh, ist dein Teilnahmeschein ausgefüllt, Entschuldigung. Die Eintrittskarten. RGD. So, ich glaube, wir trinken jetzt erstmal alle zusammen ein Bier. Ein Bier? Nee. Nö, Eistee. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Reden du? Ich spare da oben mitten auf den Tisch, Alter. Das putzt aber, das sorge ich. Ah, das wäre schön, ja. Kann ich übrigens empfehlen, Eistee Zero ohne Zucker, schmeckt gut. Mach kein Eistee. Ah, schön die Bauchspeicheldrüse verarschen. Richtig. Ich glaube, die lebt eh schon immer bei dem Hardcore-Trip, den ich im Moment fahren muss. Na gut, alle bereit. So. Dann geht's hier auf Escape und hier auf Stopp. Und ich mache jetzt die Ansage, dann gehe ich mal schön gepflegt aufs Klo. Also, dann geht's jetzt los. Das ist ja klasse. Sind wir schon live? Ja. Oh, Lucy diese Motivation, auf. Diese Motivation. Lucy? Sauber. Dann kann ich mal die Aufnahme starten. Nee. Ja, siehst du das Aufnehmen? Wir müssen auch noch alle kommen. Nummer, wie viel ist das nochmal? 138. Dritte 138. Ich mach nur noch 138. Ich weiß auch, wähl diese Nummer 138. Wähl diese Nummer. Der Raiden kommt bei Tag. Ruf mich an. Ach, wie hat das gefehlt die Woche? Das ist die Muppet Show, ne? Nee. Super Mario Brothers. Mario! Also, jetzt geht's los. Stickstoff. Ja, was für Stickstoff? Was? Hier ist die Tasche, doch kein Schiff. Oh, ja. So ist er brav. Oh, schön. So ist die Muschi brav. Genau. Ich muss wieder. Oh, das klingt wieder ein Porno, ey. Nichtsdestotrotz. 3, 2, 1. Was machst du mit der Katze? Nichts, ich mach gar nichts. Ich möchte gerne Aufmerksamkeit. Schau nicht immer zu diesem blöden Bildschirm. Schau mich an, spiel mit mir. Berühr du sie, geh bitte vom Mikrofon weg. Lucy, komm, Liebste. Brave Katze. So ist sie brav, jo. Ah, jetzt springt sie wieder den Schatten nach. Du hast einen Laserpointer, da kannst du ihn beschäftigen. So. Müsste ich dir erstmal holen gehen, der ist unten. Nee, du hast echt sowas. Ja, klar. Ja, wir schneiden, ja. Also, jetzt geht's los. Hä? Passt schon. 3, 2, 1. 138, ne? Ja. Also. Scheiße. 3, ja, das war die kurze Version, ne? 3, 2, 1. So, servus Leute, da sind wir wieder zum Raiding.de Podcast, Folge 138. Mit dabei. Ich soll einmal der Bob. Guten Abend. Der Kai. Servus. Die Manu. Servus. Und wer noch? Der Raiden. Servus miteinander. Ja, Freunde. Ja, was soll ich mir sagen? Bist gut drauf heute, hm? Ja, ich sehe gerade das Bild im Chat. Ach, Nachtzug. Ja, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein herzliches Hallo an den Chat. Der ein oder andere war es ja schon. Der, wo es noch nie war, der hört jetzt zu. Und zwar, wir haben ja mal vor zwei Folgen angefangen, hier so ein Etherpad ins Leben zu rufen, dass ihr da was hinterlassen könnt, wenn ihr wollt. Und ja, aber so Shownotes für euch oder so, ne, was wir dann später in unsere Podcast-Notizen aufnehmen können oder so. Hier mal wieder im Chat. Und ich denke, ihr werdet schon an meiner Stimme merken, dass ich nicht so wirklich fit bin heute. Aus Gründen, wohlbemerkt. Aus Gründen. Hast du die Grippe, Raiden? Naja, ich glaube nicht, aber der Körper ist ein wenig am Ende, ist auch ja mal. Wie geht's denn euch so? Super, gut. Ja, super gut, genau. Ui, ordentlich. Nüchtern. Ja, wie geht's denn der Dame? Es gibt Dinge, darüber spreche ich nicht. Ich habe die Dame gemeint. So. Arschloch. Das war jetzt aber gemein hier. Entschuldigung, aber der war gut so passend. Na warte, das kriegst du zurück. Ja. Hart, aber herzlich. Aber wo das kriegst du zurück? Der eine oder andere wird sich fragen, wo ist denn der Rest vom Team? Ja, gehen wir doch mal obligatorisch auf die Team-Seite. Ich scrolle nach oben. Ja, den kenne ich mit dem Hut. Dann die Frage ist, Kirk, wie gesagt, schon lange nichts mehr gehört. Tim sehe ich bloß ab und zu wegen auf Facebook rumposten. Muffelibuff, weiß ich nicht. Vielleicht stoßt der Spieler noch dazu. Zumindest ist er dafür bekannt, dass er sowas macht. Ja, das war's dann auch schon wieder, ne? Hier vielleicht nochmal ein Aufruf. Und zwar die Manu hat festgestellt, dass sie weibliche Verstärkung braucht. Ja, weil weil die Streptopoppe, die ist ja auch nicht immer da. Das braucht ein wenig einen Ausgleich. So, genau. Mensch, bin ich heute gut drauf, du. Und dann hätte ich so. Oh, wir mord mein Morgen, ey. Aber scheiß doch drauf. Geh mal der Dame den Vortritt. Manu, wie war denn deine Woche so? Ja, froh lieber nicht. Es war weniger Chaos, wie immer halt bei mir. So kennt man mich ja eigentlich. Ja, es gab es die Woche so ein wenig bei mir. Ja, ich habe letzte Woche da erzählt, dass ich mir was geholt habe für die Haare. Zum, da was geholt, ja. Ja. zum Entfärben, weil die Rotphase ist vorbei. Es ist spontan dann auch zwei Tage später da gewesen. Ich habe es probiert, einmal probiert, zweimal probiert. Ja, Ergebnis nicht schlecht, aber ein wenig orange. So, auf jeden Fall ein wenig komisch aus. Dann nochmal drüber gefärbt und dann nochmal zum Friseur und nochmal gefärbt und nochmal strennen und ja. Jetzt sind die Haare welk, oder wie? Nee, ja, die haben es überlebt. Die sind besser wie vorher, erstaunlicherweise. Also, das hätte ich nicht gehalten. Und sieht geil aus. Nein, Nachtzug, es wird nicht grün. Wenn, dann wird's orange. Nee, aber doch, jetzt passt's und ich bin zufrieden und jetzt bleibt's erstmal so und jetzt können sie wachsen bis zum St. Nimmerleins doch. Ist mir egal. ja, nach dieser Aktion, die sich dann doch über 4 Tage hingezogen hat, bis ich mal endgültig da war, wo ich hin wollte, war ich doch mal wieder shoppen bei Amazon. Ey, ich hab echt einen Knall im Moment, das ist furchtbar. Der Raiden macht's wieder für mich, wie immer. Oh. hab mir da einen neuen Geldbeutel geholt, weil dieses klobige Teil, das konnte ich irgendwie nimmer sehen, das ich hatte. Es war mir zu schwer, es war mir zu klobig, zu hässlich. Und hab mir da mal spontan einen Bruno Banani Geldbeutel geleistet. Aber in schwarz, oder? Nein, in der Farbe. Ich wollte, okay, ist aber mal ja, schick. Ich wollte ihn in der Farbe. Also mir gefallen im Moment diese hellen Farben relativ gut. Wirst du auch bei Gelegenheit mal sehen. Hat was. Also dieser Sandton mit diesem Rosé und Braun hat, ist echt geil. Weil die dunkel werden die ja von selbst irgendwann. Ja, aber so ich hoffe Blume, nicht. Ich weiß nicht, ey, da muss man irgendwie. Ja, aber du musst doch mal das von Anuelas Seite aus sehen. Also ich bin ja nicht so das Blümchenmädel, gell? Also mit mir kannst du ja eher in Dreck wühlen, wie das mit mir sagst, ja, schickimicki, das ist ja gar nicht meins. Dann jetzt müssen wir den Dunklen holen. Ja. Nee, aber mir gefallen einfach die Farben. Der hat ästhetisch was und außerdem passt er zu meiner neuen Jack Wolfskin-Tasche, die ich mir dann auch passend in dem Ton dazu gekauft habe. Weil ich schon lange ein neues Handtäschler wollte und so in Anlehnung an den Daypack, den ich mir ja separat auch noch gekauft habe. Ja, doch, hat mir gefallen. Hat was. Aber Jack Wolfskin hat bestimmt auch coole Geldbeutel. Ja, die taugen nee, aber nix. Also ich habe schon mehr gehabt, die sind nix. Also ich hab mich ewig durchgekämpft über zig Webseiten und es ist nichts dabei, wo ich sag, was qualitativ auch nur da annähernd hinkommt. Ich meine, preislich natürlich wesentlich billiger, aber an einem Bruno Banani kommt nichts hin. Also das ist schon vom Feinsten, ganz ehrlich. Echt? Du darfst ihn mal anfassen. Und jetzt wollte ich vielleicht sagen, auf dem Bild, da kann man ja das größer machen, ne, mit der Lupe und kann da ein wenig drüber gehen, aber der schaut ja auch nicht sauber verärbert raus. Ne? Doch, den musst du dir dann das mal. Das ist aber ja nur schauen. Der da auf dem Bild top ist. Den Manu kriegt, der ist sauber verarbeitet. Also der ist echt top, ist wirklich top. Also das ist feinstes Leder, das ist echtes Leder, das ist nicht irgendein Scheiß. Oh. Also doch, wirklich schön gemacht. Also die fleißigen Kinderhände wieder bemüht. Genau, oh. Die ganz kleinen. Yeah. Ja, diese Jack Wolfskin-Tasche habe ich mir noch gekauft und bin eigentlich auch total zufrieden, weil in Kombi mit dem Geldbeutel ist das natürlich wie eine Feder auf der Schulter und nicht mehr wie früher dieses schwere Teil, das ich rumgeschleppt habe und ja, sieht sportlich aus, hat was. Ja gut, so hat das schon mal uns ja schon angeschaut gehabt, ne, in Bamberg. Richtig, richtig, aber ich hätte es mir eigentlich dort mitnehmen sollen, nicht Depp, aber echt? Gut, ja. Ich brauchte etwas Zeit, wie immer, muss mir das Zeug 20 Mal anschauen und dann schlage ich zu. Gib mir noch Zeit. Genau. Ah, okay, gut. Dann war ich noch weiter shoppen auf iParfumerie. Ist ein Online-Shop für Schönheitsartikel, sage ich jetzt mal, weil im Moment fahre ich so ein bisschen den Schönheitstrip. Und habe mir da ein Lux-Oil für die Haare gekauft und eine Haarmaske mit Mandel- und Jojoba-Duft. Boah, da könntest du reinkriechen. Da wirst du echt... Ach. Müssen wir das veröffentlichen? Ja, da musst du durch. Ist ja alles Mädchenkram. Ja, und deswegen will ich auch weibliche Unterstützung hier. Hallo? Die verstehen das. So, außerdem dann machen wir das ja alles nur für so euch. Dann geht's irgendwann so mit dem Podcast hier wie mit unserem Chat. ja, und dann so in Anlehnung an dieses Schönheitsgedöns, das ich im Moment fahre, das Kolarium. Das wird wahrscheinlich niemand kennen. Ich kannte es bis vor einer Woche auch nicht. Ist sowas ähnliches wie ein Solarium. Macht nur nicht braun, aber macht geile Haut. Hat was. Also, wenn man abnehmen will und wenn man dann noch ein bisschen mehr loswerden will und ein bisschen schöne Haut möchte, dann geht man da einfach mal rein, weil das Ergebnis ist extrem. Also. Ja, was ist das? Was ist das? Das ist eigentlich, ja, vom Prinzip her ist es ein Solarium, in das du dich reinlegst, wie ein ganz normales, ordinäres Solarium. Allerdings verwenden die andere Röhren. Das ist auch nicht blau, das ist knallerot. Also, wenn du drunter liegst, da kriegst du echt, boah, mit den Augen, ja. Und das bewirkt eine Entschlackung in der Haut, eine Festigung in der Haut, bewirkt, dass die Haut an sich schöner wird und dass halt Stoffwechselprozesse wegen angekurbelt werden. Und ich habe es erst nicht geglaubt und habe mir gedacht, hey, ja, ist billig, probier's mal, hast nicht viel verloren. Und ich muss sagen, also ja, doch, man sieht den Unterschied. Ich hätte es nicht gedacht, aber okay. Muss man mal ausprobiert haben, ja. Gehen davon die Pickelchen weg? Also da ich da ja nicht so viel habe. Aber ja, also du kannst auch, wenn du Hauterkrankungen hast, wie Neurodermitis, Akne etc. BB da drunter gehen und hast innerhalb von 2 bis 3 Anwendungen ziemlich deine Ruhe. Es ist echt, es ist fulminant. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Und ich komme ja aus der Derma, dass sowas einfach ist, so eine geile Wirkung hat und vor allem zu dem Preis, weil andere, die denen das wahrscheinlich echt voll ausnutzen. Aber da zahlst du, ich glaube, für 10 Minuten 5 Euro und 10 Minuten reichen. Also, ja, doch, es ist angenehm. Ich muss gerade so lachen. Warum? Ja, weil ich bräuchte nur eins zum Draufsetzen. So geil. Also, dass ich es dir mal erklären darf. Also du ziehst dich vorher komplett aus. Also auch dein Allerwerteste wird dort nackig drauf liegen. Oh Gott. Ich will einen eigenen. Nein, das zum auf. Thema gute Desinfektion vorher. Bullig. Oh, die Bilder in meinem Kopf. Hallo. Heieiei. Ah ja, gleich zum nächsten Thema. Ja, erzähl doch einfach weiter, genau. Dass wir das denn noch weiter vertiefen. Die Woche habe ich noch mal im Balkon winterfest gemacht. Nachdem ich ja letzte Woche mit meinen Zähnen ein bisschen ausgebongt war, habe ich es mir diese Woche gegönnt, um 5 Uhr in der Früh auf meinem Balkon zu stiefeln und habe meine Lounge-Möbel und alles geputzt und zusammengestellt und gemacht und getan da draußen und somit ist der auch erledigt. Ja, war eine scheiß Arbeit. Und es war saukalt. Aber gut, ich hab's hinter mir und damit hat sich's. Ja, dann wurden ja die Uhren umgestellt, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich sag's einfach nochmal. Ja, es ist wieder meine Zeit. Jetzt beginnt die Manu wieder zu leben. Diese Sommerzeit ist absolut nicht meins. Das geht gar nicht und ich bin froh, dass es wieder so ist. Ja, was ist sonst noch so ein bisschen? Gewichtsupdate. Ich habe wieder mal abgenommen. Erstaunlich bei dem tollen Input, den ich im Moment kriege mit meinen Zähnen. Ja, ich habe dann schon wieder ein Kilo weniger und ich habe doch erzählt, ich habe mir eine neue Hose gekauft vor 14 Tagen. Ja, ich habe mir heute wieder eine neue Hose gekauft, weil die neue Hose, die verliere ich unterm Laufen. Also gut, dann haben wir heute wieder mal eine neue. Bin gespannt, ob sie wieder 14 Tage hält oder ob es diesmal ein bisschen länger dauert. Ja, und morgen steht noch an mit dem Kater wieder mal zum Tierarzt. Der hat wieder das Jucken, das Große, das ist jetzt wieder die Zeit. Und der braucht mal wieder ein paar weibliche Hormone und ein bisschen Cortison, dass er wieder... Nimm dir doch mal mit unter das Kolarium. Du bist ein Arsch. Ja, und wie soll ich den festhalten? Antackern oder was? Na, in deinen Armen liegt er doch so gern. Genau, nackig mit der Katze auf dem Bauch. Alles klar. Oh. Nee, danke. Oder du machst bist Millionär. So. Nee, der kriegt einfach eine Spritze morgen im Bobs und dann ist wieder gut. Weibliche Hormone beruhigen. Okay. Ja, und das war's auch schon von meiner Woche soweit. Und ich gebe den Ball dann mal wieder ab zum Raiden. Ja, und ich fange ihn auf und irgendwie das krummelt in meinem Bauch. Ne? Das ist, oh, leck. Oh. Ja, du bist auch nicht jünger, du bist immer älter. Aber er will es nicht wahrhaben. Ach, Gelaber. Apropos alt. Apropos alt. Kai, wie war denn deine Woche? Soll ich jetzt dazu was sagen? Was hat denn das mit alt zu tun? Hier sind Herren anwesend, die sind älter als ich. Bob. Na, wer denn wohl? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Der Nachtzug, der ist noch älter. Ja, das stimmt auch halt. Okay, na gut. Ja, stimmt, dann fange ich mal. Ich habe mal gehört, dass der Nachtzug am Stopp geht. Das habe ich schon mal gehört, ja. Echt? Ja, auf irgendeinem. Ja, vielleicht will er ja was sagen. Ja. Thema oh alt. Mein Gott. Oh oh. Ja, ho, ho, ho, der Nachtzug schreibt. Ho, ho, ho, der Nachtzug ist der Weihnachtsmann. Ach so, der Nachtzug hat einen langen weißen Bart. Age. Oh. Und einen großen Sack. Und einen Stock. Ja, oder die Route, oder? Die hat auch. Du hast ihn kaputt gemacht. Hi. Zerstör nicht bitte meine Illusion, ey. So, meine Woche. Ich hab die ist schon gelaufen, Kai. Die ist jetzt gelaufen. Ja, die ist gelaufen, genau. Spätestens in der Aftershow kriege ich das wieder auf den Deckel. Der klaut den LKW-Schlüssel, mein Freund. Ja, scheiße. Naja, ich habe ja jetzt noch was Neues, was ich Let's Play spielen kann, aber dazu gleich mehr. Ja, ich habe, weiß gar nicht, hatte ich das in der letzten Folge schon erzählt, dass die Baugenehmigung da ist von meinem Kamin, also die ist da. Der Kaminbauer hat den ganzen Kram bestellt und es kann jetzt ja demnächst losgehen, wenn halt eben der Kamin dann da ist. Und einen Ofen habe ich mir jetzt ja auch bestellt. Ich war mir einen aussuchen und ja, der muss halt eben bestellt werden. Ein Pelletofen aus dem Baumarkt. Mhm. Hab noch Prozente drauf bekommen und so. Ja, passt. Aber wie ist denn das? Ein Außenofen, Außenkamin jetzt, ne? Nee, innen. Innen, okay. Ja, Außenkamin geht's nicht, weil er halt eben im ersten Obergeschoss ist. Sonst müsste man den Kamin so weit nach unten führen, damit der ja auch geputzt werden kann. Und wenn dann die erste Feuerstelle im ersten Obergeschoss ist, hat der Schornsteinfeger einen zu weiten Weg bis also zur Anschlussstelle zum Putzen, ne? Weil der wird ja dann von unten her geputzt. Mhm. Und deswegen, bei uns ging das aber. Wir hatten das damals auch in der alten Wohnung. Da war ich im ersten Obergeschoss, hatte da meinen Anschluss von dem Kamin. Ja. Und der war also oben unter der Decke im ersten Obergeschoss. Und die Reinigung war unten im Keller. Also der ging mit seinem Besen eigentlich durch das Kellergeschoss, durchs Erdgeschoss. Ja. Und dann noch durchs erste Obergeschoss, bis er dann bei mir oben ankam, an dem anderen. Also der Kaminbauer, der hat es uns so erklärt, dass halt eben der Schornsteinfegermeister sich da beschweren würde, weil der Weg halt eben zu lang ist. Dann kann nicht oh, da muss er ja was erben. Nee, du musst dir ja vorstellen, der geht ja mit dieser Bürste unten rein und versucht dann, weil nach unten ist ja praktisch keine Verunreinigung. Der Rauch zieht ja nach oben ab. Dort muss geputzt werden. Und bis der dann dort oben hinkommt, muss er ja jede Menge Kraft, denke ich mal, aufwenden oder hat die Putzwirkung nicht, keine Ahnung. Also ja? Sorry, das ist Quatsch. Ja, okay. Der muss immer bis oben pusten. Der schiebt den immer bis oben durch. Immer. Ja, weil aber der normalerweise immer bis ganz oben rausgeht. Ja, aber wenn der jetzt bei uns an den Schornsteinen, die fest schon mit dem Haus gebaut wurden, da kehrt er ja von oben her. Das heißt also, er geht von auf. Unten hat er das immer. Nee, gemacht. Bei uns ist kein Zugang von unten. Der ist alles von oben her, der Zugang. Der muss also auf den Dachboden und dort fängt er an zu putzen. Macht der bei uns nicht. Der hat doch unten die Tür. Da hält er. Nee, bei uns ist die Tür oben. Frag mich nicht warum, aber unten ist bei uns keine Tür. Natürlich, der muss doch unten den Dings rausholen. Keine Ahnung. Ja, den Dreck holt er unten raus, der dann geklärt hat. Ja, das wird er rausholen. Der geht bei uns auch rein. Ja, nee, der geht bei uns immer auf den Speicher rein. Vielleicht muss man sagen, wie er es richtig machen muss. Ja. Na gut, egal. Jetzt der Kamin, der jetzt da gebaut wird, der wird dann auch vom Dachboden hier gereinigt. Und natürlich das, was der abgegritzt hat von dem Kamin innen drin, das musste natürlich unten rausmachen. Hm. Ja. Ja, das wäre ja auch blöd, wenn der bei dir da in der Wohnung die Tür hat da aus dann anfängt. Nee, das geht gar nicht. Dann habe ich ein Problem. Nicht. Nee, das ist nicht. Klar. Was noch ein Problem war mit dem Außenkamin ist, der wäre dann dort angekommen, wo wie soll ich das erklären? Das ist zwischen wir haben noch eine Doppelgarage und dann zwischen dem Haus ist so 4-5 Meter Platz. Da ist dann noch ein Weg, eine Treppe praktisch. Und dann wird der Außenkamin zum Putzen, wäre dann in diesen Weg gefallen. Das heißt, man kann den Weg nicht mehr ganz nutzen. Man kann auch das Kamin jetzt so hoch machen, dass er sich eine Leiter anstellen müsste, um dann zu putzen. Das wollen die dann halt eben auch nicht haben und wie das alles so ist. Ich sag mal so, man muss sich ja an die Leute irgendwie halten und richten und ja, das ist schon klar, nur ich weiß das aktuell, weil ich habe jetzt gerade heute so ein Ding geplant und da ist ein 180er Kaminzug, also Innendurchmesser 180, an der Außenwand. Und die haben im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss einen Kamin dran. Und der hat unten seine Tür und geht auch von unten mit dem Besen bis nach oben durch. Ja, wenn du im Erdgeschoss hast, ist das wieder was anderes. Aber die, wenn das halt eben nur im Obergeschoss ist, ging das, was weiß ich bin ja da auch kein Fachmann, aber so wurde es uns gesagt. Und ich meine, du musst es halt eben den Leuten dann glauben, wie es ist. Ja, wir haben uns jetzt dafür den innenliegenden Kamin, der ist auch nur 50-50 Außenmaß entschieden und da kannst du auch nur einen Pelletofen mehr dran machen. Da ist also das innere Rohr, das ist glaube ich nur 140. Für einen normalen Holzofen müsste es 150 Durchmesser sein oder was? Ja, keine Ahnung. 150. Ja. Aber trotzdem schaut so ein Außenkamin schaut nicht mal schlecht aus, ne? Ja. Aber da war stylisch. Sieht so gepimpt aus, ne? Ja, so schön, so chrom, ne? Das ist so. Ja, wäre halt eben mitten in der Füße irgendwo gewesen im Garten, wo man halt eben immer vorbei muss, wenn man in den Garten will oder unter die Doppelgarage drunter. Ist jetzt schlecht zu erklären hier einfach so, wenn man halt eben die Ortslage nicht kennt. Aber ja, wenn du ihr brauchst mal ja nur mal einen Ton sagen, wir kommen. Ja, wenn mal alles fertig ist, könnt ihr gerne. Ja, wir schauen euer Anwesen gerne mal an. Ja, ja. Und schlafen dann im Gästehaus. Ja. Ja, genau. Ja, und ich glaube, bei meinem Podcast wurde mal gefragt, warum überhaupt ein Pelletofen und keinen normalen Holzofen. Meine Eltern, die haben einen ganz normalen Holzofen, der im Moment hier hochbollert wie eine Sau. Ich bin am Schwitzen hier. Und es ist ganz einfach. Das Holzlager, das ist halt eben neben der Doppelgarage angebaut. Und ich müsste praktisch einmal quer durchs Haus laufen mit dem Holz, das ich verbrennen möchte. Und das ist mal ehrlich gesagt nicht von der Arbeit her zu viel, aber dann geht immer mal was verloren oder so und ich habe keine große Lust, hier immer das halbe Haus zu putzen, nur weil ich Holz reingetragen habe. Und ja, so teuer sind die Pellets ja auch nicht. Weiß zwar nicht, wie viel der jetzt da so verbraucht, das wird man dann alles erfahren, wenn es soweit ist. Aber ich denke mal, das ist eine saubere Sache halt eben. Du gibst deine Pellets oben rein und fertig. Es gibt keinen großen Dreck, ne? Ja, du musst quasi nur noch anmachen. Du hast sogar eine Uhr dran. Kannst du stellen, ja, ja. Dann geht der morgens automatisch an, stehst auf und das Ding brennt. Ja. Okay. Ist halt eben, du musst nicht, ich weiß ja nicht, wie viel Asche das da gibt mit den Pellets oder ich habe da überhaupt keine Ahnung, was das jetzt im Endeffekt, wie das dann ist. Aber ich meine, beim normalen Ofen, den du mit Holz feuerst, da hast du ja doch jede Menge Asche, ne? Die du dann auch wiederum durchs Haus tragen musst. Und macht auch weniger Dreck. Heizungstechnisch, wie seid ihr da ausgestattet? Wir haben eine Ölzentralheizung. Okay. Und für Warmwasser, sage ich mal im Sommer oder so, haben wir so ein, das Solar ist das nicht, wie nennt man das, so ein Durch, wo das Wasser durchläuft und sich erhitzt dann durch die Durchlauf-Hitze. So irgendwas. Die Solarthermie, also habt ihr Solaranlage? Nee, eine Solaranlage ist das nicht. Da ist so ein Teil auf dem Dach, da läuft Wasser durch. Im Keller ist so ein... Ja, Solarthermie so ein Wasser, nennt ja, sich keine das. Ahnung, weiß nicht, wie die genau heißen. Ja, das ist eine Solaranlage. So was halt eben noch. Ja. So. Wie ich ein bisschen hier in Berlin mich ausgelebt habe, da hatten viele zu Hause so Thermen, ne? So, das kann ich zum Beispiel absolut gar nicht. Das habe ich da das erste Mal gesehen, dass die da mit Gas und hier Wasser irgendwie hitzen, ne? So eine Therme. Und ganz, das ist ziemlich klein. Das nimmt man eigentlich viel in Wohnungen, ne? Ja. Wenn man nicht viel Platz hat. Das war auch ganz interessant, mal das zu sehen. Also zu dem Pelletofen kann ich nur sagen, wirklich gut gemacht. Denn du hast auch keine Tür, die du aufmachen musst, um Holz nachzulegen. Also dadurch hast du wesentlich weniger Ruß oder Staubbelastungen im Raum. Also das ist schon was Feines, ne? Ja, ja. Da ist zwar vorne eine Tür, wo du dann in den Brennraum kommst, aber da hast du ja normalerweise nichts verloren. Der holt sich ja die Pellets so, wie er sie braucht, dann aus dem Tank, ne? Ja, unsere Tür wird am Tag 20, 30 Mal aufgemacht. Ja, ich sehe es ja bei meinen Eltern. Da fliegt immer mal ein Funke raus oder irgendwelche Asche raus oder so. Dann hast du immer ein bisschen Dreck um den Ofen drumherum. Das ist ja auch ganz normal, ich meine. Das ist beim Pelletofen also um wirklich einiges weniger. Der Nachzug schreibt Bilder, Kai, Bilder. Ja, wenn es soweit ist, mache ich euch ein paar Bilder. Inneren des Kamins. Ja. Jo, was war die Woche noch? Ich habe einige Let's Plays veröffentlicht, unter anderem vom Eurotruck Simulator und ganz neu Clash of Clans. Das ist ein iPad-Spiel. Was? Ja, ein iPad-Spiel. Das ist so ein, wie sagt man, Tower-Defense-Spiel oder wie man das sowas nennt. Ja, man muss sich halt eben sein Dorf aufbauen und ja, das Ganze verteidigen, sein Elixier, sein Gold, sein dunkles Elixier, was man so gefarmt hat über den Tag, das in den Tanks dann liegt und wer im Tracker vornehmen, weil wir hier ja, das spiele ich jetzt ja schon eine Zeit lang, nur da hat es die ganze Zeit irgendwie gehapert. Wie kriege ich das vom iPad an den Rechner, ne? Weil ich kann mich ja nicht jetzt, ich könnte zwar hier mit meiner Canon-Kamera das Ganze aufnehmen, aber das ist ein bisschen unprofessionell, würde ich mal sagen. Wobei ich ja kein professioneller YouTuber bin oder so. Aber da gibt's, also mittlerweile habe ich zwei Programme gefunden, mit denen du einfach via AirPlay das Ganze an deinen Rechner schicken kannst, also wie beim Apple TV zum Beispiel, hast dann dein iPad, dein Screen vom iPad auf dem Rechner drauf und dann kannst du es ganz einfach mit deinem Programm, mit dem du ja sowieso schon mal, wie ich das Let's Play halt eben von vom Eurotruck-Simulator machen, kannst du das ganz einfach aufzeichnen. Das ist einmal der Reflektor heißt es und das andere heißt Air-Server. Ja, habe ich jetzt einmal das erste Clash of Clans gemacht. Ich glaube, von Eurotruck-Simulator gibt es zwei neue oder so. Könnt ihr ja mal gucken auf meinem YouTube-Kanal. Name für meinen YouTube-Kanal suche ich immer noch. Es wurde ja vorgeschlagen vom Nachtzug war es, glaube ich, Kai spielt oder so. Und von, wie hieß der, wo letztens das Kommentar geschrieben hat, dieses Teddybär14. Ja. Mhm. Aber ja, könnte man noch weiter suchen nach einem Namen für meinen YouTube-Kanal. Mhm. Ja, Lucy hat in der letzten Woche einen Milchzahn verloren. Ja, das ist eigentlich ganz untypisch, dass man die findet, hat mir Manu gesagt. Und das ist halt so passiert, wie meine Mutter das Bett gemacht hat. Da tobt sie dann immer mit ihr rum und so und auf einmal hat da der Zahn gelegen. Und ja, die Mutter hat ihn dann aufgehoben und liegt da hier in einem kleinen Schälchen auf meinem Schreibtisch. Ja, ich muss mal irgendwann mal noch gut verpacken und aufheben. Halt ihn dir in Ehren. Ja, werde ich tun. Jo, und ja? Der Nachtzug schreibt gerade im Chat, wenn der Name schon besetzt ist, erschaffe eine neue Kunstfigur. Okay. Und er schlägt dir vor, wie wäre es mit Kai Hawaii? Ja, reimt sich schön. Ja, oder Kai Bang? Kai Bang? Hm? Naja, Bang? Hm? Wieso oder Bang, Bang Kai? Ja, einfach Bang. So. Ja, okay. Ich guck mal, was ich tun kann. Ja, Planet Kai gibt's halt eben schon. Den kann ich nicht mehr nehmen. Dann immer mit der WM. Ja, noch die, noch eine Kamera hier aufgestellt. Ja, yeah. So wie der, wie heißt der, der Scharazza, sondern der andere, der... Keine Ahnung. Oh, muss ich echt auf YouTube gehen, Mensch. Wie heißt der denn, der coole Typ? Ich habe hier einen, der heißt Beam, der auch Let's Plays macht, der hat ab und zu auch mal eine Kamera aufstehen. Und sich selbst. Na, der Gronkh, danke, der Gronkh. Gronkh, okay. Gronkh ist ein cooler Typ. Ja, den habe ich noch gar nicht, den muss ich mal gucken. Ja. So. Jo. Nur für Geschrei. Ja, ich weiß auch nicht. Das wird deine Computerzeit überzogen. Ja. Wie in anderen bekannten Podcasts, wo dann kommt, jetzt ist aber, mach mal halblang oder so. Ja, ja. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, und dann für nächste Woche bin ich in einer Planung für eine neue Folge Podcast. Da hat es ja im Oktober noch keine gegeben, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Weil ja, hier wird ja geschraubt, gebohrt, gesägt und gemacht und getan. Deswegen ist mit Podcasten hier bei mir im Moment nicht so gut. Aber die Türen sitzen ja mittlerweile. Wart, wie gesagt, noch auf den Kaminofen, aber der wird nächste Woche noch nicht kommen. Und deswegen werde ich mit einem besonderen Gast eine neue Folge aufnehmen. So, seid so gespannt. Mhm. Super. Ja, das war so war meine Woche. Mehr ist nicht passiert. Kai, du lebst am Puls der Zeit. Super. Ja, genau. Naja. Dann übernehme ich mal den Ball und komm doch mal zu meiner Woche. Ich hab vergessen zu werfen. Es macht nichts, wenn ihr die nicht fangt. Oh, trinke nur einen Schluck. Das wo ist der Ball? Das fängen nicht mächtig, oder was? Also, heute war der Film nicht. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich hab's letzten Mittwoch schon angekündigt. Apropos letzter Mittwoch. Ihr konntet doch jetzt alle die Scheißfolge runterladen, oder? Jawohl. Also ging bei mir noch bisher immer. Liegt wohl am Podcatcher. Weil der Witz ist, das ging. Ich hab mir extra hier wieder diese Podcaster-App da runtergeladen, die Originale von Apple. Und da bekam ich auch die Fehlermeldung. Und dann habe ich da den Tipp vom Nachtzug gemacht. Nochmal vielen Dank, Nachtzug. Dass ich da was umgestellt habe. Und auf einmal konnte ich es nämlich auch mit der Apple-App laden. Okay. Na, also. Ja, also ich habe hier ja, wie heißt das, Pocketcast und das. Downcast und Instacast und, ja. Und Flatter. Ja, ja. Kann man mit Flatter auch Podcast hören? Okay, wusste ich gar nicht. Cool. Und auf alle Fälle läuft das Etzeler. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und das machen wir es halt immer anders. Auf alle Fälle, Leute, ich bin auf Hochzeit, genau, pass auf. Also, am Freitag nochmal schön gerbert und so, voll Stress gehabt, logisch, immer. Und dann auf abends war ja bei uns die Kerber angefangen. Das heißt praktisch Abendjob, Party im Zelt. Ja? Aber wir waren nicht nach Feiern. Ich war einfach bloß gefreckt und bin im Bett. Naja, das heißt schon mal den ersten Abend schon ziemlich gut verpasst im Endeffekt. Aber naja, ich habe mir die Bilder angeschaut und muss ganz gut gewesen sein. Samstag früh dann, weil geplant war ja eigentlich auch zum Mensch, wie heißt's? Warte mal. Gleich hab ich's. Weil ich wollte ja nicht auf München fahren. Zum OUVHD3VRHUMPS. Dahin? Ja, genau. Weil es Carson hat, das war, muss so eine schmutzige Spiellunge gewesen sein oder was, keine Ahnung. Die hätten wir natürlich gerne angeschaut. Aber hat mich schon ein wenig komisch gefühlt und das wäre einfach nicht machbar gewesen. Weil ich ja dann am Samstag auf Hochzeit bin. Mein Onkel hat mal wieder geheiert. Und ja, war halt nur standesamtlich. Trotzdem putzt die halt ein wenig raus. Und bist halt noch und dann na, siehst du die ganze Verwandtschaft wieder und so. Und ja, geht vorbei, ne? Ja, dann ins Trauzimmer und so. Und mein Onkel, der ist ja da in so einem Motorradclub. Und während wir dann da in der, ja, bei der Zeremonie, fast gesagt, ja, beigewohnt haben, sind draußen ganz viele Motorräder irgendwie dann so langsam aber sicher da gesammelt und aufgebaut und Spalier gestanden, weil er Motorradclub, sie irgendwie, was weiß ich, in der Laufgruppe und in der Tanzgruppe und was der Teufel überall lösche. Synchronschwimmen. Genau, also Krämpf halt. Also High Life. Und lauter Wildfremde, weil die kenne ich ja alle gar nicht, wasche. Aber naja. Immer schön Hände geschüttelt und so und sie kenne ich auch nicht wirklich, aber naja. Wenn er mahnt. Naja, dann sind wir dann da rausmarschiert und wie gesagt, die ganzen Rocker dann da hier, wumm, wumm, wumm, die Motorräder und so und ach ja. War ganz nett, dann habe ich geschaut, dass ich die Kurven kriege und dann bin ich wieder heim. Bin nicht mal mit zum Essen oder so, weißt du, aber ich. Was auch nicht, wo man dann irgendwie keinen Bock gehabt, das war einfach alles ein wenig, ja, an der Schall, ne? Naja, und dann abends halt auf Kerwe. Und war ganz cool. Und zwar, das hat also die Band, Jogelores heißen die, die spielen halt nicht so einen Dreck, so wie sonst alle mit irgendwie, ja, Summer of 69 und so Krempf halt, weil irgendwann konntest du es halt nicht mehr hören, ne? Und die spielen halt neues Zeug. Und das ist halt ziemlich cool. Und bei uns ist immer so, du hast halt das Bierzelt und dann hast du Abtrennung und da ist dann die Bar. So. Das Problem ist, wenn du dir in der Bar was kaufst, dann darfst du die Gläser nicht mit rausnehmen oder halt die Becher auch nicht ins andere Bierzelt mit rüber praktisch, also in den anderen Bereich, sondern musst du in der Bar dann zu dir nehmen. Auch dem ich ja eigentlich nichts anderes trinke, ne? Habe ich dann den ganzen Samstag in der Bar verbracht. War recht angenehm. Mein Schwager hat Security gemacht und so, hat schon gepasst. War ja schön, ein wenig gesoffen, ein wenig getanzt, ein wenig, ja, die Mädels blieb von der Seite noch gelauert. Also es war richtig schön. War richtig schön. Weil vor allem, wenn ich wieder was getrunken habe, dann geht immer, ich habe ewig an, naja, sag einmal, also mir ist berichtigt mich, aber ich habe schon wegen so eine kleine sarkastische Ader an mir, ne? Und wenn ich dann da mein Alkohol getrunken habe, dann ja, gibt es für mich kein Halten mehr. Die armen Mädels, ne? Die armen Mädels. Keine Ahnung, Bekannte oder so, weil die gehen schon ewig. Die Manu, du kennst sie, die Nicole und die okay. Andrea, ne? Also den Wochen sei ja, klar. Ja, ich kenne sie. Und die erben ja alle im Auto beim Friseur. Und bei denen ist es braucht, dass die dann praktisch immer, ja, Kerbe und so, und dann gehen sie mit dem Chef immer, geht der Chef mit seinen Mädels praktisch dann immer schon, und dann wird immer ausgeben. Und ja, wir alle schon gut drauf und so, und ich auch nicht mehr so wirklich her meine Sinne, in Anführungszeichen, also. Und da kommt die von der Nicole, eine Bekannte, die wir noch nie gesehen, die war auswärts, wegen unterhalten und so, und ja, mir wegen rumgeschickert halt, irgendwie, und. Die Nicole dann so zu ihr so, ey, der ist bei Single und so, ne? Und ich so, ey, Madel, oder wisch mich gerade einen ganz blöden Moment, ne? Und auf aller Fälle, ja, ist der dann wieder gegangen und so, ist dann wieder Kummer und dann ist ein Wochenende seine Freundin im Kummer, seine Frau. Und ob's bei mir müssen da runden tanzen und so, und ich so, alles klar, ob sie gepackt hab ich da mein Disco Fox, ne? Auf und unter, was? Ach, du pass nicht auf, pass nicht auf. Und jetzt in der Bar natürlich, ne? Also auch bloß zum Affen gemacht. Und dann kommt eben die besagte Bekannte von der Nicole wieder, ne? Und schaut mich so an und ich tanz auf sie zu und schreie da so ins Ohr, geh zum Madler, du schaust, das könntest du sein, was? Es ist nicht dein Ernst. Gott, mir gebrüllt. Braden, so wird das nie was. Was mir geschrien haben an dem Abend, das war die absolut geil Sprüch, dass ich so nicht aufs Maul gekriegt habe, meine Güte. Oh mein oder Gott. Dann bin ich hinaus zum Pingeln. Und das Geile ist ja, wir haben da so einen riesen Klowagen praktisch, ne? Also links die Jungs, rechts die Girls. Und irgendwie waren da zwei Schüsseln oder was verstopft. Das heißt, haben dann die Mädels praktisch auf die Herrentoiletten gehen müssen, ne? So. Aber nachdem das ja alles eng geworden ist, haben sie dann praktisch draußen eine provisorische Bissrinne aufgebaut gehabt. Naja, keine Ahnung, so hat man meinen x-ten Jägermeister ausgeschlüffelt, durchs Zelt durchgekämpft, naus zum Bingeln praktisch. Stell mich da noch, kämpfe mich da an die Brunsrinne noch, mach mir Husen auf und schau erstmal blöd und denk mir so, was schon, einfach so erstmal raus, frische Luft. Und dann schauen wir uns alle schon so blöd und dann habe ich angefangen. Und der andere so, ey, das ist doch Super Mario. Und ich so, freilich, Konstetris A, logisch. Und die ganze Reihe haben alle zu Tetris gebrunzt. Scheine Gaudi haben wir gehabt, ey. Konstetris A. Der Kloman am Mond noch dann, ja, Geld, du bist es, ne, mit Mario, und ich so, okay. Naja. Hubert. Den habe ich auch getroffen, meine Güte. Ach du Scheiße, ja. Ist nicht wahr. Aber den hab ich im Suff mal abgecheckt, weil da war er nämlich in der Bar gestanden. Dann hat er halt so gelurrt und da bin ich direkt auf und zu mit meinem Jägermeister angestoßen, Prost, hat mir tief in die Augen geschaut, er hat mich nicht erkannt. Ja, der Hut hat gefehlt, der Hut. Ja, das mag sein. Prost, Hubert. Mensch, war das ein geiler Abend, ey. Naja, weißt du, und dann halt noch gefeiert und so, und dann haben sie uns irgendwann nochmal beim zweiten Mal Dreier praktisch, dann haben sie uns dann rausgeschmissen aus dem Zelt, weil es wieder, ne? Irgendwann ist halt mal die schönste Party auch zu Ende. Aber es war ein geiler Abend. Naja, dann bin ich irgendwann um 3:30 oder was heimgestiefelt besuchen. Und dann um 9:30 aufgewacht. Aber was einen leichten Kopf gehabt. Also, na, hat schon alles gepasst. So, ne? Ich denke, naja, man hat schon gemerkt, du hast was getrunken, aber passt schon. Gut. Geduscht, fertig gemacht. Schwester angerufen, wie schaut's denn aus? Willst du was frühstücken? So, ja, komm, ich komm vorbei. Dann war so, kurz vor 10. Ich höre mir noch. Schmier mir mal Brötler da. Ne, weil da mache ich keinen Weight Watcher, weil Kerber hebt alle Gesetze auf, ne? Ist noch mal so. Und beiß noch mal ein Brötler rein, kommt die erste WhatsApp rein. Von meinem Vater. Ben, früh shoppen. Bleibe zurück. Ja, bin bei der Schwester. Wann? Sind schon im Zelt. Alles klar. Brötler reingeschoben und ab. Ja, zum Vater und so, wenn geplaudert. Oh ja, und dann ein Cola-Weizen und nur Cola-Weizen und nur Cola-Weizen. Und dann sind die fort. Da haben wir gedacht, Mensch, du hast dann schon Platz, den gibst du nicht her, ne? Weil da hat der vorher der zwar Blaskapellen gespielt, ne? Und ich komme so nah runter, halt mich und auf einmal geht so irgendwie ein Blas, irgendwie eine Musik halt. Und wie es dann fertig war, der Kapellmeister, so Freunde, und das war Ernst Mosch, Salve Imperator. Mensch, ich hab ihn ausgeschrien, ne? Ja, die haben, glaube ich, Typen unterhalten, ganz cool. Und natürlich halt wieder die Dorfjugend und so, Servus, Hallo, gesufen. Naja, am Ende vom Lied war dann praktisch, ich war vor kurz nach 10 halt, bis abends um 5 erst einmal in dem Zelt. Die Ausbeute waren 8 Cola-Weizen, ein Kaffee und ich müsste jetzt lügen, an 2 Jägermaster oder was. Da war ich schon gut beieinander. Ach Gott, und da hat sich ja mein Kumpel so geschämt, ne? Und so, da waren wir dann dort geguckt. Der Wochenende, weißt du, mit seiner Andrea war er wieder da. Welche Betzen ausdansen, ne? Also, weißt du, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei uns wird immer nur der Betz ausgedanzt. Und war irgendwie so mal 3 oder was. Und mit der Zeit füllt sich dann halt das Zelt, weil sich jetzt die Leute natürlich anschauen wollen. Und jetzt muss man wissen, bei uns im Kaff, da gibt's nur so eine kleine Textilfabrik, wo ich mal. Also nicht irgendwie so Bangladesch-technisch, sondern halt schon nur mit so, boah, älterer Herrschaften. Ich weiß gar nicht, ob die nur produzieren. Auf alle Fälle gab's da früher immer, so Kaffeefahrten halt mit den alten Leuten, ne? Wo dann da die neueste Mode präsentiert wird und so. Und das ist nämlich rein zufällig bei mir in der Straße, wo ich ja wohne. Und auf einmal geht das Zelt auf und es kommt der ganze Schwung alter Leute rein, ne? In dem Moment, wo ich das natürlich geschrien habe, ist die Musik aus, ne? Das ist ja logisch, ne? Und schrei so, also, und das heißt Fahrhans, ne? Also diese Textilfabrik, ne? Und die Musik geht aus, ich sehe das und schrei, ey, der Fahrhans, der ist in der Kolbstraße. Oh mein Gott. Ganz Leute haben mich angeschaut, weißt du, und denke, oh, fuck, oh, scheißegal. Sollen sie du kommen, hast dich jetzt wollen. Also wieder Dorf bekannt gemacht, jetzt kennt dich wieder jeder. Ja, zumindest 2-3 Wochen kennt mich jetzt wieder jeder, ja, und dann geht es wieder in Vergessenheit. Oh, ist doch mir wurscht. Auf alle Fälle habe ich ja dann wieder mein Dorfschönheit ein wenig begutachtet. Die hat nämlich auch Abitzen ausgedanzt. Ach, das war, wo du so das Brüllen angefangen hast, oder was? Die Dorfschönheit? Nein, ich habe schon mal aufgeschrien, aber naja. Egal. Ja, und dann war das Betzen austanzen und dann irgendwie um 5 Uhr wäre es dann eigentlich erst richtig losgegangen, so mit Leutenbacher und so, weißt du, und das sind nämlich auch so Blaskapellen, aber die ziehen wirklich Leute, also da kommen die ganzen Jungen und so, und weißt du, das ist sowas wie die Dorfrocker, wenn er die kennt. Ja, wurscht. Oh, bin ich da mal im Bett rein. Naja, und dann war Montag, ne? Und ich habe am Montag erben müssen. Ja, toll, mei. Toll. Ja, dann haben wir schon mal gepflegt ins Homeoffice gelegt, ne? Und hab dann geschaut, dass ich da mein Zeug mache. Und hab dann für Dienstag Urlaub geplant. Weil der muss ewig. Und dann bin ich am Montag nochmal ins Zelt. Und da ist mir's zum Verhängnis geworden. Schwoche dabei, Schwester dabei. Wir wollen bloß mal unterschauen, weil es ist halt so, dass wir halt immer so Freitag Band, Samstag Band, Sonntag Bands. Und da kommen wir halt da viel auswärtiger, oder, ne? Und Mondoch ist eigentlich der doch, wo eigentlich muss immer die Einheimischen da sind, halt die Egelsamer an sich, ne? Oder der Auswärtigen Anteil sehr wenig ist. Oder sehr klein. Ja, da kennt man so ziemlich jeden, dann plaudert man ein wenig und eigentlich immer richtig schön. Ja, hat ein wenig so kleine Bänder da gespielt, mehr so Jazz-Session halt, ne? Weißt du? Und auf einmal kommt der Schwoche mit einer Flasche Jägermaste. Freunde der Nacht. Freunde. Ich. Das war mein Tod. Und ich habe Zeug gemacht und ich meine, ich bin eigentlich jemand, ich stehe eigentlich zu dem Zeug, muss ich eigentlich so machen, ne? Aber ich habe da Zeug gesagt. Und ich muss ja denken im Nachhinein, meine Güte. Erzähl doch einmal ein wenig was. Ich weiß, ich bin alt geworden. Aha. Aber. Ja. Nein, das sage ich nicht. Das ist ja nichts Nice. Ich sag's nicht, auf aller Fälle. Jetzt hast du schon angefangen. Wer gackert, muss auch legen. Richtig. Es gibt ja keine Ahnung, die Dorfjugend bei uns, wie gesagt, ich hab's ja schon mal gesagt, bei Dorfschönheit, ne? Und wenn wir jetzt von der Dorfschönheit sprechen, also wo ich sagte, es gibt zwar Mädels bei uns im Dorf, die sind meiner Meinung nach die schönsten Kerberschmadler. Ist halt einfach so, die Geschmäcker sind verschieden, ne? So, wurscht. Und auf alle Fälle, naja, die sind halt da, 22, 23, Jungs Gemüse halt, auf Deutsch gesagt, weißt du? Oder bin ich bei der anderen dort rein zufällig vorbeigelaufen? Oder mein Goschen wieder nicht halten können, ne? Hey, Luisa, sag einmal. Schon anfängt. Warum hast du das ja nicht ausgetanzt? Sonst bist du immer mit dabei. Hat sie halt erzählt und so. Weil du bist der schönste Kerberschmadler. Ach du Scheiße. Ja, genau, so habe ich mir dann gedacht. Oh mein Gott. Aber das habe ich mir erst gedacht, nachdem ich wieder aufgewacht bin. Also die kannst du also jetzt von der Liste streichen. Die ist höchstens 23, die kann jetzt von der Liste streichen. Aber im alten Gaul lernt man es reiten als Frau. Ja, ich will mir beim Benutzen lassen. So läuft das. Ah ja, Entschuldigung, der musste sein, Race. Oh Mann. Auf alle Fälle aber die aber den gleichen Gutsein, wie ich aber mal festgestellt, kommt nur im Gespräch und. Na, vielleicht wird's doch noch was mit dem Gaul. Ja, ich will mir nicht benutzen lassen. Ich hab mich auch so oft benutzen lassen. Benutz mich! Ja, dauert um die Arbeit und Zeit und Energie, was du da reinsteckst. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja? Ah, das ist nichts auf aller Fälle. Oh, ich habe gedacht, Scheiße, was hast du schon wieder gesagt? Naja. Hast wenigstens die Telefonnummer? Ach, wenn ich will, gehe ich auf Facebook. Aha, ja. Aber das macht man doch nicht, was schon. Ach, was hey, wir sind jetzt auch auf Facebook, gell? Ja, schon, aber. Apropos Facebook. Der Bob hat noch gar nichts gesagt. Warum? Was soll ich du sagen? Du bist nominiert. Wozu? Ja, sagst du später. Aber lass jetzt mal den Raiden weiterverzählen. Na, ja, weißt du, und das ist halt. Ich weiß nicht, ich meine, hallo, die Mädels so sind 22, 23, hallo, die haben das ganze Leben nur vor sich. Ich bin jetzt 33, hallo, überlege mal, das ist. Du doch auch. Ja, und? Auch nur das Leben vor dir. Wo ist das Problem? Alt werden sie vor Allah. Und das hat eben eine Frau gesagt, ja? Na, ich bin nur wegen anders. Guck mal als Frau in mein Alter, dann warst du es. Hallo? Naja, wie gesagt. Auf alle Fälle war das dann so die Kerbe und dann bin ich dann irgendwann vor der Masterflaschen vielleicht nur. Das ist 4-5 Gläser sei drin. Bin ich bei der angeblich, man munkelt nur, man weiß es nicht, dorfbekannten Alkoholikerin vorbeigekommen. Hab sie auf den Tisch noch gestellt und gesagt, lasst es euch schmecken. Ciao. Und bin ausgewackelt, nur mal mein Gläsler voll gemacht, bin aus zum Zelt, mein Handy angemacht, Spotify, mal ruschen und einfach marschiert im Suff. Oh mein Gott. Ins Bett reingefallen und ich glaube, keine Ahnung, wann ich raus bin, ich war bloß nur tot. Aber die Post reingeholt und habe erst mal gesehen, dass ich mein Jägermasterglas beim Briefkasten irgendwo abgestellt gehabt habe und irgendwie, keine Ahnung, die Klamotten irgendwie rumgeflogen, also. Mir ging's dreckig an den nächsten Tag. Ich bin heute wieder auf Arbeit gewesen. Meine Güte, Alter, in meinem Morgen geht's rum. Aber schön was. Bis auf das, wo ich mir vielleicht jetzt sparen könnte mit den Sprüchen bei dem Mädel, bereue eigentlich nichts. So. Vielleicht hört es. Ja, genau. Ja. Willst du bestimmt dahin schmilzt. Ja. Ja. Genau. Auf alle Fälle werde ich mal den Link rein vom Ernst Mosch. Salve Imperator. Könnt ihr euch mal reinziehen. Kerber ist rum. Ich habe irgendwie während der Kerber sogar, keine Ahnung, bin ich auf den Trailer gestoßen, oder kommt nächstes Jahr ein Film ins Kino, und zwar, da schimpft sich, also die deutsche Übersetzung, Der große Trip, das geht um eine Frau, die lässt sie irgendwie, oder lässt sie trennen, oder trennt sie vom Lebensgefährten oder so. Und damit sie das übersteht, läuft sie irgendwie über 1000 Kilometer, bloß mit Rucksack. Und das ist praktisch vor einem Buch. Und es wird eben verfilmt und nächstes Jahr kommt der auf den Markt praktisch. Und dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt den zweiten Teil von meinem Buch fertig habe, dann habe ich mir extra das Buch jetzt gekauft und werde es mal lesen, damit ich eigentlich mal in die Versuchung komme zu sagen, was es besser war, der Buch oder der Film. Linke euch einmal. Das Buch heißt Der große Trip. 1000 Meilen durch die Wildnis zu mir selbst. Natürlich als Affiliate-Link, wisst ihr Bescheid. Ja, und jetzt gerade mal vorhin ein wenig, bevor wir angefangen haben, ein wenig geplaudert. Und ihr wisst ja, so Pushcraft-mäßig und so, ne, sind wir ja meistens mal aktuell auf dem Laufenden. Besonders bei den YouTubern. Und zwar, da gibt's den Remo, den Riso Fievel 89, und der hat so ein wenig ein Pfefferspray ins Auge gesprüht und wollte mal schauen, was passiert. Ganz witzig. Schaut's euch mal an. Der ist schon hart drauf, der Typ. Genau. Und nur eine geile Vorschau habe ich gesehen, da will ich auch unbedingt ins Kino rein. ST. Oh Gott, wie spricht man es aus? Don't Vincent. Vincent, danke. Ein bekannter Schauspieler. Und zwar, das ist der von, ich glaube, und täglich grüßt das Murmeltier, ne? Der. Bill Murray. Genau. Und da geht es halt irgendwie darum, spielt irgendwie so einen alten verkackten Sack oder so. Und der Lanz, den Moch kann er und lebt sein Leben, was schon, kokst und racht ein wenig und so. Und dann wird halt die Nachbarin drüben einziehen und ja, dann kümmert er sich aber um den Bumm. Eigentlich ganz witzig. So Scherz mit Herz, was schon. Kann man sich schon mal anschauen. Mhm. Ja, dann war es das eigentlich. Und ich bild mir gerade Scheiße, rede jetzt bloß nicht gesagt, ey. Fuck. Jetzt im Podcast oder überhaupt? Überhaupt. Ja, im Podcast immer wurscht. Wir sind ja unter uns. Na dann. Manu, guck mal, dass du den Link dann irgendwie an die Frau bekommst. Nix. Ja, ja. Nix. Die hat die ganze Leben noch vor sich. So. Meinst du, die darfst nicht verderben, oder was? So direkt will ich das jetzt nicht sagen. Aber die ist 22, die ist schon verdorben, da brauchst du nicht mehr kommen. Die weiß, was sie mit dem Hubert anstellen soll. Richtig. Fängst gleich an, mein Freund, du. Das ist ja wohl hier. Aber das war so ziemlich meine Woche. Wie gesagt, morgen nochmal durchhalten und übermorgen. Ja, dann werde ich Manu wieder bei mir aufschlagen. Und dann mal schauen, geht's dann am Samstag der Strepto hoch, ne? Da hat er ein wenig Ding gemacht, ein wenig Party. Ein Party. Also, Halloween Party. Yes. Ja, Mann. Ich hoffe, ich bin wieder. Ich hoffe, mein Morgen macht's mit. Ich sag's dir, du, wenn's mir auf den Schoß kotzt. Hey! Oh. Ich wirf's zurück. Versteck den Jägermeister. Ja, mein Schwoger hat gespart früh. Ich nicht. Ich hab's drin. Ist nicht wahr. Ja, ja. Der hat sich weggemacht. Der konnte sich an einiges nicht mehr erinnern. Oh, Scheiße. Hey, was man bezahlt hat, lässt man drin, verdammt. Ja, aber das mit dem Erinnern kommt auch aufs Alter drauf an. Nicht nur auf das, was du gesoffen hast. Naja, so alt ist der noch nicht. Ja, ich kenne ihn ja. Aber je älter man wird, und umso schlimmer wird das. Ja, ich sag nur Limoncello. Ja. Nachtzug, als was geht ihr? Schon Kostüme geschoppt? Also ich gehe als Manu, das reicht. Genug Verkleidung. Ich werde zwar zweimal vom Jägermeister ringen und dann habe ich auch schon das Gesicht beieinander. So in Anlehnung an Nachtzugsbild, wa? Ja. Ach, Leute. Ja, und das war dann eigentlich so ziemlich meine Woche. Bin ziemlich im Arsch und schäme mich. Merkst du es so immer, wenn ich zu dir komme, bist fertig. Ja, das ist. Ja. Du kommst halt da immer zum ungünstigsten Zeitpunkt, wohl bemerkt, ne? Immer wenn solche Dinge sind. Ey, das ist die Woche danach, wo ich komme. Hallo? Naja, schon mal, die Kehrwerte geht bis Dienstag, alle bis Montag. Da habe ich Dienstag Urlaub gehabt und habe ich gebraucht zum Ausschlafen. Ich war, ging ja mal gar nichts. Bei mir schaut es aus, Alter, ich muss nur sauber machen. Und ich bin da Zeich. Jetzt ist Mittwoch. Und naja, jetzt wäre bloß nur morgen. Und ich lese ja momentan mein Chris Carter wieder. Nein, und das ist ja. Das hat mich am meisten aufgeregt. Ich dreh's und du kannst nicht lesen. Oh. Apropos, ich dreh's, du hast dir doch irgendwie die Flatrate-Kulte bei Amazon, echt? Yes. Scheiße, und? Boah, ist die geil. Ey, ich bin bloß am Bücher vernichten. Das ist nicht normal und ich lese zwar nur auf dem Handy, gell? Ich krieg auf Weihnachten zwar ein Kindle, aber ich lese ja das alles am Handy. Ey, ich sag's dir, ich hab schon 12 eckerte Augen. Oh. 12 eckerte? Ja, ja, aber du kannst vor allem, du kannst für 10 Euro im Monat, also 9,99, kannst du dir bis zu 10 Bücher gleichzeitig ausleihen. Wenn du es fertig hast, stoppst du sie einfach wieder zurück, nimmst du die nächsten. Ist total geil. Ja, glaube ich. Und 30 Tage kostenfrei, also. Pff. Ja, wieso liest du nicht am Laptop im Bett oder so? Weil der Laptop irgendwann schwer wird, wenn du mal 5-6 Stunden liest. Also es geht schon am iPad nicht. Also ich habe ja hier das 3er iPad noch und lesen damit, das geht ja überhaupt nicht. Da, voll der Hände. Jemand Tennisarm oder keine Ahnung. Nee, ja, ich habe Wartab da, aber das ist zwar eigentlich so konzipiert, dass der Schwerpunkt auf einer Hand liegt, dass du es praktisch auch als E-Book-Reader nehmen kannst, aber mir ist das einfach zu schwer, da ist mir das Handy handlicher. Wenn du ja noch mächtig bist, das Ding festzuhalten im Bett, geht das ja noch. Aber bei mir ist es ja so, ich krieg ja noch nicht ein Kapitel mehr gelesen, ohne dass mir irgendwann die Augen zufallen. Und wenn dir mal ein iPad 3 auf die Nase knallt, weil du eingeschlafen bist, na dann gut Nacht. Ja, ich habe allerdings ein Problem im Bett. Ich habe viskoelastische Matratzen. Das heißt, ich sinke ja als eine Katze in diese Matratze ein. Die formt ja meinen Körper praktisch noch. Ach so. Und wenn du dann da versuchst zu lesen, ist echt kacke. Echt? Da kriegst keinen gescheiten Halt. Da liegst eigentlich wie auf einem Wasserbett und da kriegst nicht wirklich Halt. Das ist ja dumm. Ja, irgendwann tut er dann echt alles weh und vor allem, ich meine, ich bin ja so eine, ich lese ja im Dunkeln. Ja, du brauchst so ein Kindle mit Beleuchtung. Ja, Paperwhite, ja. Genau. Dann habe ich das, geht ganz gut, aber ich schlafe ja immer ein. Nur ich nicht. Also im Moment fesseln mich ein paar Bücher so, es ist abartig. Ja, aber ich habe gehört, da gibt es ja auch viel Trash-Bücher, ne, also irgendwie. Ja, schon auch, aber... Also schau so doch mal, ob es das Buch gibt, Der große Trip. Moment. Weil sind es dann ältere Bücher oder sind es auch aktuelle Bücher? Also ich glaube, das sind meistens die Bücher da, wo du für einen Euro oder so bekommst, oder? Nee, sind auch aktuellere mit dabei. Also wenn du jetzt meinetwegen, wie ich lese im Moment so ein Buch über Trauerarbeit mit Familienverlust und so weiter, da gibt es mehrere Bücher von der Dame, die das geschrieben hat. Und also das ganz Aktuelle, das kam erst vor 3 Wochen oder so raus, das ist noch nicht drin, aber der Rest. Mhm. Und Der große Trip? Ja, Moment, ich bin dabei. Ja, kann jetzt ein wenig dauern, eine alte Frau braucht ein wenig länger. Egal, alte Besen kehren. Ob, was soll noch ein Kunden? Ich habe keinen, nein. Okay. Wer ist krank? Wer ist krank? Mein Kunde. Ach, dein Kunde ist krank. Ich dachte, der Hund wäre krank. Mal ein Teufel nicht an der Wand. Nee, um Gottes Willen, also. Oh Gott, Hunde und Teufel an der Wand. Ich will nicht spoilern, aber in meinem Buch geht es darum, dass jemand einem Priester den Kopf abgesägt hat und einen Hundekopf draufgesteckt hat, um somit den Teufel zu symbolisieren. Ist nur für Bücher. Ja, bist gerade. Oh, nee. Dein Buch gibt's noch nicht. Okay. Das ist der, wo ich gesagt habe, wo schreibt mit Tom Clancy. Ja. Nee, so Bücher mag ich nicht. Du hast Angst? Ja, klar. Nee, es ist nicht mein Ding. Ich lese gern Krimi oder so. Ja, aber auch mal was Lustiges, aber. Ja, so Sachen. Das Buch heißt Chris Carter, der Vollstrecker. Ja, gut, dann passt's ja. Ja, weißt du, was mir mehr Angst macht, so mit dem Buch? Was? Wenn du das liest da bei dir im Schlafzimmer und ich schlafe da drüben im Wohnzimmer und du kriegst dass so, der eine, Hund kommt. So einen Knacks, so dass du da so zum Bösen wirst. Aber wo Knacks? Ich habe mir die ersten 3 Folgen von Walking Dead Staffel 5 angeschaut. Ich kann das nicht anschauen. Mein Gott, ist das krass. Echt? Ich will nicht spoilern, Leute, aber geil. Meine Frau hat das auch geguckt und da musste ich hinterher mit den Hunden gehen. Traute sich nicht mehr raus. Die hat alles verrammelt und verriegelt hier. Bitte. Aber mir wird das schlecht. Ich konnte es nicht ausschauen. The Walking Dead. Die übertreffen sich von Staffel zu Staffel. Aber ja, für unsere Staffelfreunde. Ich hab später nur Schmankerl für euch. Oh. Ja. Aber ich denke, es war's und ihr könnt meine Stimme eh nicht mehr hören. Drum, Bob, wie war denn deine Woche? Ach, ich hatte ja auch eine Woche. Erlebt, ne? Ja, wir haben viel renoviert. Das Musikzimmer war jetzt fertig, endgültig. Dazu musste ich natürlich erstmal allerhand räumen. Da oben haben wir das vom Umzug alles reingepackt. wo wir nicht wussten, wohin damit. Möbel, die ganze Musikinstrumente, Kartons, blaue Säcke und das ist sich alles aussortiert und raus. Und da habe ich den Donnerstagnachmittag verbracht, den Freitagnachmittag und den Freitagabend bis, glaube ich, 10 Uhr. Der Skype noch hier und hat mir noch mitgeholfen, den Schrank rauszutragen, alles durchgefegt, dann war das in Ordnung. Zumindest erstmal leer. Ja, Samstagmorgen kamen die Jungs, dann haben wir wirklich, also ihr müsst euch vorstellen, das Zimmer, das hatte so, ich glaube, Manu, du hast das Foto gesehen, wie es vorher aussah, ne? Ja, ich habe es auch gesehen. Er sagte, meine Güte, ne, wie bei Hempels unterm Sofa, also wirklich richtig, richtig gekeult, dass ich es leer gekriegt hatte und in 30 Quadratmetern, dann haben wir den ersten Tag, war komplett die Tapeten abgerissen, die Wände verspachtelt, die Wände neu tapeziert und die Decke gestrichen. Das war der Samstag. Sonntag haben wir die Wände gestrichen, Laminat verlegt, das Schlagzeug und die Schränke aufgestellt und haben wirklich an Samstag und Sonntag den ganzen Raum fertig gehabt. Und das war echt genial. Also echt eine super Leistung gewesen, fand ich. Naja gut, jetzt hatte ich natürlich dann auch so ein bisschen Lust gekriegt, wieder Musik zu machen. Da habe ich natürlich Montag dann gleich abends den Rest von der Musik aufgebaut, also so dieses Mischpult und Verstärker und Gitarren aufgestellt, angeschlossen, schon mal so ein paar Akkorde gespielt und alles so ein bisschen gestimmt und ja, alles vorbereitet halt, dass wir nur noch loslegen brauchten den Sonntag. Das konnte ich natürlich nicht so ohne weiteres, weil das Fenster jetzt hat zwei Fenster. Das eine, das ist ein ganz großes, das ist ein Balkon und eine Tür, Balkontür und so ein Riesenfenster. Das geht aber nach oben hoch, da ist eigentlich nur Feld. Aber nach, muss gerade überlegen, nach Osten hin, Fenster, da sind halt eben schon Häuser. Da bin ich dann Montagabend noch rumgegangen und habe erstmal alle vorgewarnt. Das sind die, die ich erreicht habe. Gesagt, gut, wir machen am Sonntag, also genug Bescheid sagen auch dick. Ja. Grundsätzlich haben sie alle gesagt, Mensch, das ist ja toll und so. Ich habe gesagt, wartet es mal erstmal ab. Ne? Mhm. Hört euch das erstmal an. Und naja gut, das kann man vorwegnehmen. Hat keiner gemeckert. Also alles gut und ruhig geblieben. Und ja, jetzt haben wir ein neues Musikzimmer. Das mit dem Billardtisch habe ich schon erzählt, glaube ich, letztes Mal, ne? Dass ich den besorgt hatte, aufgestellt. Nee? Nein, also, habe ich nicht erzählt. Gut, okay, Billardtisch besorgt. Aufgestellt und da habe ich einen günstigen genommen hier von eBay Kleinanzeigen und ja, das ist einer mit einer Holzplatte. So eine Holzplatte hat natürlich den Nachteil, der hat lange bei dem auf dem Boden gestanden und hat sich nach und nach so ein bisschen runtergeneigt, will ich mal sagen. Da habe ich dann, die habe ich halt eben begradigt, fertig gemacht, dass sie schön gerade ist und ja, dann haben wir gleich am Nachabend noch eine Runde gezockt. Ja, und Sonntag nach dem Proben dann auch, haben wir auch noch ein bisschen gespielt. Und jetzt würde ich mal abwarten, wie es so läuft, wie das angenommen wird. Wenn wir denn nach und nach immer mehr spielen, dann kann man sich ja noch Kleinplatten drin, eine Schieferplatte. Nur so schwer. Und es geht hier bei mir eine Treppe hoch, das geht so einmal um die Kurve. Weiß nicht, ob ich die noch hochkriege. Ich weiß auch nicht, was so eine Schieferplatte wiegt. So 200 Kilo werden die wohl wiegen, die Dinger. Möchte die nicht einfach hochschlüren. Jo, ja, dann habe ich noch, was ich auch noch, das war ja der Hammer. Ich habe Holzpellets bestellt, also nicht diese kleinen Pellets, sondern diese Briketts. Diese Briketts, das ist auch noch eine Idee vielleicht, wenn jemand einen Ofen hat und so wie der Kai auch keine Lust hat, irgendwie den Dreck und die Käfer im Keller zu haben oder irgendwie in der Wohnung. Diese Briketts, die sind ganz schön, die sind immer verpackt, meist zu 10 Kilo, die sind in Tüten und die nehme ich da einfach rein und habe kaum Asche, sind sowas von trocken, könnt ihr verfeuern und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ein bisschen drunter, was, also ich sag mal so eine Tonne, also eine Palette, 960 Kilo, gut, ist nicht ganz eine Tonne, hat einen Wert, Heizwert ungefähr dasselbe wie 2,5 Schüttraummeter Holz, also Buchenholz, getrocknetes Buchenholz und kosten bei uns so zwischen 80 und 90 Euro getrocknet. Wenn du jetzt von 85 Euro ausgehst, bist du bei 170 und dann nochmal einen halben dazu, bist du bei 210, 215 Euro ungefähr und ich habe halt 191 Euro für so eine Tonne bezahlt. Gibt's auch noch günstiger, aber ich hatte halt hier diesen örtlichen hier Holzfirma in Lemgo Da habe ich die dann bestellt und der hat sie hergebracht. Und das Geile war ja, der hatte so eine Ameise. Und ich habe gleich gesagt, liefert mir das nicht an eine Bordsteinkante. Ich habe keinen Bock, ich habe 5 Tonnen bestellt. Ich habe keinen Bock, diese 5 Tonnen hoch in die Garage zu führen. Ja. Sag ich, wenn ihr kommt, gut, die nehmen 30 Euro fürs Anliefern. Dann nehme ich ja, nicht okay. nur eine Tonne, ne? Dann habe ich gesagt, gut, ich nehme 5 Tonnen, kostet dasselbe. Sag ich aber nicht unten, sag ich, die müssen hoch in die Garage. Ja, das ist gar kein Problem, der Typ hat eine Ameise dabei. Naja, der wusste ja noch nicht, was da los ist, ne? Dann sah der bei mir die Einfahrt, es geht schon gemächlich bergan. Und er sagte, ja Mensch, das schaffe ich mit meiner Ameise nicht, die dreht durch. Doch ja, nimmst du den Scheiß wieder mit, will ich nicht haben, es muss hoch in die Garage. Ich will nicht, dass du mir das hier unten ablädst und ich dann die nächsten 3 Tage damit beschäftigt bin, diese Holzdinger da hochzuschlüren, ja. Ja, naja, das geht schon. Ja gut, dann sagt demnächst Bescheid, Raiden. Ja, der könnte so euer Workout machen hier für ja, nee, das Fitness ist nichts für so. Drücken. Nett? Naja, auf jeden Fall. Ja, es war jetzt Zufall. Also ich hatte in der Nachbarschaft hier gerade zu tun. Die Mitarbeiter waren da, der Lehrling war da. Das heißt, der Lehrling war gar nicht da. Der Mitarbeiter war da, der Nachbar hat mitgeholfen. Das ist so ein kräftiger, auch so Maurer. Dessen Sohn war noch da, hat noch mitgeholfen. Ich war da und der Mann mit der Ameise auch. Und dann haben wir die Palette mit der Ameise hochgeschoben quasi. Und jetzt kam der Typ nicht in die Garage rein, weil die Ameise auch zu hoch war. Was haben wir also gemacht? Wir haben die nur so ein bisschen mit der Kante auf die Garagenkante gesetzt. Und dann haben wir uns da eine Rohr drunter gelegt. Dann hat er diese Palette weiter hinten gepackt und hat die auf dem Rohr schon mal so 20 Zentimeter reingeschoben. Da haben wir das nächste Rohr drunter gelegt. Und dann, weißt du, so wie die alten Griechen oder die Ägypter da beim Pyramidenbau. So haben wir das Ding bis nach hinten geschoben. Und in der Zeit hat der schon mal den nächsten Palette vom LKW geholt. Und dann haben wir wieder hochgeschoben. Und hinterher wurde das noch knapp, weil er hatte nur noch 30% Akku. Oh. Dachte schon, oh Gott, wenn er die jetzt nicht mehr hier hochkriegt, was machen wir dann? Ja, ging. Ja, und dann habe ich dem noch ein gutes Trinkgeld gegeben, weil er war ganz schön verschwitzt, wie der hier losfuhr. Ne, und für 30 Euro auf jeden Fall beide Daumen hoch. Die haben richtig was geleistet, die Jungs. Ja, das war so ein Elektro. Ja, so eine Elektroameise, ja, ja. Ich dachte, ne? Bei uns sagt man Ameise zu den normalen Hub. Ja, das ist dann ein Hubwagen. Genau. Ja, jetzt habe ich die Garage natürlich völlig voll stehen, ne? Ja. Da habe ich jetzt diese 5 Paletten drinne, rechts und links noch so ein bisschen Platz. Ich konnte die nicht so schön hinten reinschieben, wie ich mir das gedacht habe. Ne? Und so eine Tonne, die bewegst du kein Stück. Wenn die steht, dann steht die. Ne? Das ist echt krass. Ja, aber auf jeden Fall, jetzt kommst du bei uns hinten aus der Terrassentür raus, gehst einmal durch so eine kleine Tür in die Garage, holst dir deine 2 Pakete da raus, also 20 Kilo, kannst den Tag dann heizen. Mhm. Ja, perfekt. Das ist doch gut, ja. Nicht mehr im Keller, kein Holz mehr schlagen, gar nichts, ne? Und wie gesagt, wenn man das, ja, Paletten und sowas, die säge ich ja trotzdem selber noch klein und verbrenne die dann, das schon. Aber lass mir kein Scheitholz mehr kommen, weil das lohnt sich einfach nicht. Erstmal musst du das alles stapeln. Das macht eine Sauarbeit, wenn die das in die Tür abladen. Und auch nicht so sauber. So hast du deine Tüte. Gut, die schützt du dann den Rest. Dann hast du immer ein bisschen Staub unten drin. Den schützt du halt mit rein. Und die Tüte kommt in den gelben Sack. Die ist halt weg. Also bei uns heißt das gelber Sack. Das ist so ein Reststoff. Naja, quasi. Bei uns heißt das auch gelber Sack. Ja, und weg ist das. Perfekt. Also war man immer sehr zufrieden mit. Wenn du normales Holz hast, das macht halt eben alles noch Dreck, ne? Ja, hast kaum Asche über, aber das hatte ich schon mal thematisiert mit diesem Heizwert und so, das hatte ich schon alles schon mal erzählt. Aber, wie gesagt, jetzt habe ich halt die Garage, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich habe gesagt, liefert mir das, aber es muss da hoch, ne, sonst kann er es wieder mitnehmen, weil ich kann es. Das ist ja der Vorteil, den ich daran habe, dass ich es nicht stapeln muss. Dann fange ich nicht an und schlür den Scheiß unten von der Straße die Einfahrt hoch. Kein Stück. Ja. Obwohl ich es gut hätte gebrauchen können normalerweise von Workout her. Mach jetzt hier einen Übergang. Ich war beim Doc und wollte meine Blutdrucktablette holen und dann sagte er, schön, dass du da bist. Dann komm mal gleich rein, wir müssen doch noch dieses 2-Jahres-Check wollten wir doch machen. Ja, jetzt, wo ich einmal da bin, klar, dann hat er dich, ne? Hier, ne? Ja, ich hatte schon was gegessen, von daher war mit Blutabnehmen nichts, aber alles andere konnte halt machen. Unter anderem haben wir auch gewogen, ja. Und dann hat sich herausgestellt, das ist jetzt schon länger her, 2011 war ich das letzte Mal da, seitdem habe ich 5 Kilo zugenommen. Und das ist erschreckend, wenn man überlegt, dass ich zwischendurch noch ein halbes Jahr bei Weight Watchers war. Und ich habe wieder ganz schön zugelegt. Ich muss unbedingt sehen, dass ich wieder Sport mache. Und ja, weniger essen geht eigentlich nicht. Ich habe mit der veganen Ernährung schon echt, bin ich froh, dass ich das so weit durchgezogen habe und dass das so gut klappt und gesundheitlich Blutwert und sowas wird alles super sein. Ich habe noch nicht nachgehört wieder. Aber ich fühle mich so gut eigentlich und ich, das kriege ich auch noch irgendwie in den Griff. Ja, ich denke mal, wenn du deine Ernährung so, ich meine, da kannst du ja nicht mehr viel einsparen, wenn du dich vegan schon ernährst. Ja, da wirst du nicht dünner. Durch vegane Ernährung nimmst du aber zu. Ja, du hast aber doch den ganzen Mist eigentlich nicht durch die vegane Ernährung. Du hast keine tierische Fette und so Kram. Aber Pflanzenfette, ja. Und die machen auch dick. Okay. Du hast doch ganz, das ist eigentlich vom Nährwert her, ist es das Gleiche. Ja, es ist eher noch ein bisschen gefährlicher, weil man sich auch schnell einbildet, oh, ist ja vegan, das ist ja gesund. Das ist nicht immer so. Ach so. Ich meine, ja, Tüte Erdnussflips ist auch vegan, ne? Ja, echt? Ja. Meinst du wirklich? Ja, nun. Okay. Und ja, gut, du brauchst ja nur die Angaben lesen, was drin ist. Du wirst dich wundern, was alles vegan ist. Aber da muss man halt eben aufpassen, ne? Dann man wirklich schnell zu viel von irgendwas. Na ja, dann, ja. Du musst einfach nur einen Grundumsatz erhöhen vom Körper. Also ich habe das lange nicht geglaubt und habe mich lange dagegen gesträubt und habe gesagt, ihr mit eurem scheiß Sport und mit eurem Bullshit und habe immer geschimpft und es muss auch so gehen. Nee, das geht so nicht. Und ich bin mittlerweile eines Besseren belehrt, seit ich meinen faulen Arsch nämlich nach draußen bewege. Seitdem geht's. Ja, ich denke mal, das gehört schon dazu, aber wenn ich mal jetzt den Bob mit mir vergleiche, ja, der Bob lebt vegan, der Bob arbeitet, sage ich mal, körperlich, im Gegensatz zu mir, ich sitze nur im Auto, ja, und, ja. Ja, der Bob frisst zu viel, das ist das Problem. Ja, es ist so, sagen wir doch, wie es ist, ja, und du hast auch recht, Manu, danke mit dem Sport, das ist ein guter Hinweis. Es ist wirklich denke, Sport, so. Also Sport ist es A und O, das sehe ich bei mir jetzt. Da tut sich gar nichts mehr nach unten. Ne? Siehst du es, Bob, jetzt bist du umgezogen, jetzt bist du ja neu, ne? Jetzt konntest du dich dem miesigen Fußballverein anschließen und ja, ja, das fühlte nur hier wahrscheinlich bei auch die den alten Herren. Oh, oh, oh. Also du, ich reiß schon mal das Fenster zu, wenn ich so höre, ey, gib mal ab, du Arsch, hier vorne, geh. Und ich denke immer, meine Güte, nee. Wie artikulieren die sich, ne? Das ist sowas von Einzeller, ne? Ich mach die Fenster hier zu, da habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Nee, also das ist auch nie mein Sport gewesen, überhaupt nicht. Also dann ich... kratzen die sich die Eier, rotzen da auf den Rasen und... Oh, nee, Jesus, nee. Ich bin dem Raiden da ja sehr, sehr dankbar in der Beziehung, weil diesen Höllentritt, den wir da miteinander durchgestanden haben, das war eigentlich so der, da hat er eigentlich den Stein ins Rollen gebracht, weil ich habe mir gedacht, nach dem Trip bringt mich nichts mehr um. Und seitdem geht's erstaunlicherweise. Es hat echt meinen Stoffwechsel hochgefahren, dieser Tag. Ich war zwar echt fix und alle, ich habe nichts mehr gebraucht, auch die Tage danach nicht viel gebraucht, aber ich muss sagen, seitdem funktioniert es. Mir tut's Laufen immer weh, selbst wenn ich einkaufen gehe. Ich denke mir, boah, noch ein paar Schritte, juhu, mein Tagesziel erreicht. Es ist echt der Hammer. Ja, ich habe jetzt auch, ich will mein Fahrrad, ich habe ja so ein Cardio-Ding da. Das will ich jetzt wieder oben ins Musikzimmer, weißt du, da habe ich noch ein bisschen Platz. Zumindest vorerst und dann will ich da radeln. Und ich will auch wieder walken. Das habe ich ja eingestellt, nachdem ich im Januar so bin ich ziemlich platt gewesen. Da konnte ich nicht mehr laufen wegen meiner Waden. Ja. Das habe ich immer noch mit diesem Muskelkater. Ich habe es zwischendurch mal so ein bisschen probiert und hatte den nächsten Tag richtig Probleme. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, fang einfach mal wieder an. Hoppala, das war der Stift. Wenn ich dann ein bisschen Probleme habe, warte ich halt einen Tag und mach's wieder. Und das ziehe ich jetzt erstmal so 2-3 Wochen wieder durch und mal gucken, vielleicht wird's wirklich besser. Denn erstmal dachte ich mir, oh Gott, jetzt hast du das gemacht, jetzt hast du richtig die Arschkarte, weil ich konnte nächsten Tag wieder kaum noch laufen. Ne? Also mir ging's auch so nach dem Tritt, den wir da hatten, da haben wir gedacht, oh Scheiße, zeig's dem Raiden nicht, wie beschissen's der eigentlich ist. Ey, ich habe gedacht, jeder Schritt war die Hölle. Es war echt kein Spaß. Und ich bin dann aber, ich glaube, 2 Tage danach war es dann nach dem Trip, wo ich wieder daheim war, habe ich mir gedacht, so, und du gehst jetzt raus im Wald. Dir tut zwar alles weh, aber du gehst raus. Du musst dich bewegen. Du hast früher schon gelernt im Karate, wenn du Muskelkater hast, gleich weitermachen. Und ich habe es gemacht und es hat echt geholfen. Also gut, nebenbei mache ich jetzt auch noch ein bisschen Zumba, um ja das faule Fleisch auf Trab zu bringen. Und das bringt auch was. Also das bringt wirklich, ja. Aber du hast doch das Gleiche wie ich, ne? Ich habe dasselbe wie du, ja. Ja, und du hattest das auch, dass du nicht laufen konntest? Ja, ich habe ich habe es ja letzte Woche schon erwähnt. Ich bin ja jetzt auf Morphin eingestellt worden. Ja. Und mir geht es damit verhältnismäßig gut. Allerdings habe ich auch noch keine Therapie gekriegt wie du. Also bei mir ist nichts weiter bisher gemacht worden, weil man ich habe auch keine Therapie. Ach, du gar auch nicht? Okay. Ich habe nicht ein Cortison genommen, gar nichts. Ich habe einfach nur die vegane Ernährung angefangen. Ja doch, ich hatte schon einen Cortisonstoß. Während der Zeit ging es mir auch saugut. Also da hätte ich Bäume ausreißen können. Und teilweise ist es aber so, dass ich die Monate davor, also bevor ich da mit Raiden ein bisschen auf Tour bin, ich war ja nur gelegen. Also ich war eigentlich nur noch gelegen. Ich war fett, ich war ausgelaugt, ich war einfach nur fertig. Jeder Tag war eigentlich eine Qual. Und seit ich mich bewege und das wirklich jeden Tag eisern durchziehen, wenn es nur eine halbe Stunde ist, aber ich gehe raus, seitdem sind die Schmerzen auch besser. Ja, das werde ich auch machen jetzt auf jeden Fall. Jetzt erst hatte ich Angst, ja, jetzt machst du was falsch und dann, weil ich dann wirklich den nächsten Tag, ich konnte nicht arbeiten, war einfach so. Und jetzt, ich muss raus, geht nicht anders, ich muss es halt durchziehen, ne? Vielleicht ist es nach und nach besser. Leute, geht raus, lasst's raus. Also bei mir hat's echt geholfen, du musst halt ein bisschen kombinieren zwischen Anspannung und Entspannung. Also ich habe auch meine Tage, wo ich in der Früh aufstehe und denke, oh Scheiße, heute wird's einfach nichts. Ja, dann mache ich halt ein wenig was daheim. Bisschen Zumba oder sonst irgendwas, aber ich mache es nicht mehr wie früher, dass ich dann sage, okay, mir geht's jetzt beschissen, ich gehe jetzt ins Bett oder lege mich auf die Couch und tu gar nichts. Ja, das kann ich ja sowieso nicht. Ich muss ja hoch. Ja, gut, ich bin ja im Krankenstand. Der Nachtzug fragt gerade, was Zumba ist. Zumba ist ein Fitnessprogramm mit brasilianischen Tanzrhythmen, wo du eigentlich deinen faulen Körper mit Tanz trainieren kannst. Und da ich sehr, sehr gerne tanze und das auch schon früher im Verein gemacht habe, ist es für mich perfekt. Ist das nicht ein Fastnachtslied? Nee. Zumba ist ein richtiger Tanzsport. Kannst du auch richtig im Verein machen, im Fitnessstudio. Ich gehe jetzt einmal in der Woche auch ins Studio und ist genial. Also da kommst du ordentlich ins Schwitzen. Und wie gesagt, festigt so ziemlich alles, was du gefestigt haben willst. Bauch, Beine, Po. Ja, so ist das. Ja, das wäre was für mich. So richtig schön. Chaka, chaka, der Bob zum Bob. Ja, am Anfang, ich mache das ja über die Wii, also Nintendo Wii. Und das funktioniert mit diesem Balance Board. Und dann hast du so einen speziellen, eine Tasche, wo diese Dinger da reinkommen. Am Anfang habe ich mir gedacht, Gott, der Nachbar unter mir denkt wieder, Deutschlands Panzer rollen wieder. Aber mittlerweile irgendwann, also entweder er hat jetzt einen Hörsturz oder er kriegt einfach den mit. Aber wie gesagt, ja, kann ich empfehlen, sieht doof aus, ist aber cool. Na, ich werde berichten, ich werde jetzt diese Woche mit anfangen. Ich wollte es eigentlich heute Abend schon, aber. Ja, du machst auch Zumba. Bin ich ja da. Nein, Sport. Ja, yeah, und was Sport. Ist mit Willy Blanks Taibo? Was willst du mit Taibo? Da bewegst du dich ja wieder relativ wenig. Da kann ja gleich wieder ins Karate gehen. Ich habe gehört, Kibutu soll gut sein. Das heißt Kinderbodenturnen? Ja. Das heißt Ubuntu. Oh nee, das Thema habe ich, glaube ich, durch. Nee, bewegt euren faulen Körper, dann geht es auch. Und ich muss ja sagen, nebenbei nehme ich ja noch schöne Sachen zum Hautstraffen. Weißt du, da gibt es ja schöne Pillchen und so. Kann ich auch empfehlen. Vielleicht bin ich so ein Stimmungsaufhelle. Ja, ich brauche was, bräuchte was für den Bauch zu straffen. Gibt es da nichts so an Pillen? Sit-ups, jeden Tag 50 Stück zum Aufstehen. Nee, hier, von deinen Pillen, wo du eben gesagt hast, gibt es da nichts? Speziell fürs Bauchstraffen nicht, aber... du hast doch gesagt, zum Straffen. Ja, so speziell nicht, so nach dem Motto, die Pille für den Bauch, die Pille für den Po. Nee, aber es gibt schon Substanzen, die du nehmen kannst. Oh, Tacker und Klebeband schlägt der ICPC vor. Nee, das habe ich nicht nötig, aber... ja, für mich vielleicht. Ernährungszusätze, die du zu dir nehmen kannst, wo du einfach entschlackst, wo du auslagerst, wo du Fettreserven angreifst zu mobilisieren. Das gibt schon alles. Okay. Ich nehme momentan Vitamine von A bis Z. Ja, die habe ich ja dir auch empfohlen, weil du brauchst das ein wenig. Ja, und Raiden, der trinkt ja auch viel Kräuter in letzter Zeit. Das ist ja auch gesund. Ja. Ja, vor allem für Magen. Die Medizin. Die Kräuterfee Raiden. Wenn ich am Freitag komme, darf ich wieder Krankenschwester spielen. Ah. Machen die alle bloß. Ja, ja. Ja, das war mal eine Woche. Ne? Das war an der Stelle mal ein liebes Hallo an die Streptopoppe. Was? Ist sie hört da? Sie uns, sie ist da. Oh ja, mit einer Hand. Sie ist hier, hey, Streptopoppe ist in the house. Welcome hallo zusammen. To Rating and the Broadcast Show. Hello. Mein weibliches Unterstützungsgedöns. Juhu. Ich krieg sie nicht mehr ein. Ich hab's auch noch geschafft. Ich fetz nämlich noch durchs Haus. Okay. Ach so. Ja, weil ich habe nämlich eine Krankheit. Und zwar habe ich einen Holzring. Ja, nur eine. Ich habe einen Holzring und der darf nicht nass werden. Also sprich, ich nehme ihn natürlich ab, wenn ich Hände wasche oder irgendwas mache. Ach, regnet es und dann verliere ich sie. Nein, aber ich weiß nicht, wann ich zuletzt meinen Ring abgenommen habe und jetzt finde ich ihn nicht mehr. Und jetzt sitze ich gerade das ganze schlecht. Haus um. Meine Ringe wieder zu suchen. Ah, ich hab sie gefunden. Verena, der Flitter. So. Der Blitzer. So. Verena, hättest du gerne ein Gläschen Eierlikör so zum Einstand? Jesus. Hatte ich heute schon. Ich bin ein Nüchtern. Also ich hab auch noch die Flasche Limoncello gefunden. Oh. Steht hier. Ich gehe mir gleich ein Bier holen hier. Ich habe heute eine kleine Flasche Eierlikör aufgemacht. Was ist noch und drin? Ganz getrunken. Nee, ich habe nur ein kleines Stamperl getrunken. Stamperl. Ja, ich vertrage ja noch nicht wieder viel. Ach so, okay. Naja, man muss sich immer an das Niveau rantrinken, ne? Ihr muss heute ja ein Stamperl, morgen zwei Stamperl, übermorgen drei Stamperl und so weiter. Genau. Du, Verena, es wurde sich übrigens über unseren Regen-Chat-Kontakt ausgetauscht. Ja, so lustig finden wir es gar nicht. Warum nicht? Jetzt ist das egal. Ich habe mein Handy stumm geschaltet. Ne? Also in der Nacht ist mein Nachtschränkchen um 1 Meter weit gewandert vor lauter Vibrationsalarm von meinem iPhone. Aber so lange ging es ja gar nicht. Nö. Also. Ich weiß nicht, wie lange es ging. Ich habe es irgendwann stumm geschaltet. Ich glaube, um 1 haben wir aufgehört oder so. Nee, das kann nicht sein. Nee, ich glaube, das war halb. Nee, ich glaube, das war sogar entweder war es vor 12 oder 12:30. Also später war es nicht. Also. Hey, andere würden sich drüber freuen. Ist so, hallo? Frauen vielleicht, aber. Also. Es gibt bestimmt auch Männer, die sich drüber freuen. Echt? Was? Nein, ja, das war mir. Das war der Eierliche, ja. Ein Stamperl. Reicht, gell? Reicht heute, ja. Aber ich lade gerade nur vom Telefon da ein paar Videos gemacht von der Kerwe. Vom Betzen austanzen und so. Ab auf YouTube. Yes. Auf YouTube, das ist das Land von Raging. Ich kenne da einen guten Channel. Echt? Ja, ja. Der hat nur noch keinen Namen. Der Kai Bang. Kai Bang, ja. Du Scheiße, was ist denn jetzt kaputt? Okay, irgendwie. Oder Kai Hawaii. Das kommt von der Streptopoppe. Ja, was macht denn die Streptopoppe? Die waren noch eine Flasche, die waren noch eine Flasche Eierlikör holen. Ja, genau. Nein, ich hol doch nur mein Stromkabel. Ach so. Kai, die Luzi will auch Eierlikör. Naja. Gib ihr doch mal was. Dann wird sie ruhiger. Oder sie quietscht ständig. Solange sie nicht die ganze Nacht durch vibriert. Nur sie vibriert denn, die schnarcht nur. Das Batteriefach ist schon gefunden, ne? Ja. Oh Mann. Oh wei. Jetzt mal nicht so wie es oben. Das Niveau sinkt, die Stimmung steigt. So muss das sein. So gehört sich's. So, kann ich das jetzt public machen da? Warte mal. Zack. Ja, Verena, was gab's denn eigentlich von dir? Gab's überhaupt was? Was gab's bei mir? Ja, Eierlikör, aber heute zum ersten Mal seit keine Ahnung wie langer Zeit. Ach komm. Nein, aber ja, seit über ein Jahr. Echt? Ja, echt. Da hatte ich jetzt aber mehr verraten, ne? Ja, natürlich. Oh, man hat das Kami gerufen jetzt. Aber was gab es bei mir? Ich habe... Geile Überblendung. Ich habe letzte Woche, genau, bin ich spazieren gegangen und habe mir einen Podcast, glaube ich, anhören wollen. Und auf einmal sinkt mein Akku so rapide innerhalb von 2 Stunden von 100% auf 1%. Und auf 1% ist er dann 3 Stunden lang geblieben. Das fand ich irgendwie faszinierend. Dann habe ich doch mal nachgeschaut, ob ich eigentlich in dem Austauschprogramm drin bin, um meinen Akku austauschen zu lassen. Und Wunder, ich bin sogar drin. Und jetzt gehe ich morgen Nachmittag in App Store und lasse meinen Handy-Akku austauschen. Was sind das für ein Gerät? 5er. Ja, das hatte ich auch. Also nicht jetzt von 100% auf 1%, aber locker mal von 20 auf aus, ne? Ja, okay. Du, ist sowieso, oder von 12 auf aus. Also ja. Ganz klar. Aber da ging es halt wirklich, ich habe es um 10 Uhr vormittags vom Akku, also von der Steckdose genommen. Mhm. Und dann bin ich eben raus. Und dann war es irgendwie so 12 rum und zack, bumm, 1%. Und dann ging es aber bis irgendwie so 3 Uhr nachmittags. Ja. Mit 1%. Obwohl cool. Ich dann telefoniert habe. Fotos gemacht habe, alles Mögliche im Prinzip, hat alles super funktioniert mit 1%. Aber ist auch heute, nee, gestern bin ich auch wieder spazieren gegangen, habe telefoniert, zack, bumm, Akku aus. Und das ist halt schon nervig. Und ja, klar. Jetzt wird morgen mal der Akku ausgetauscht. Also bin echt froh, dass ich da in diesem komischen Paket drin bin, die wo umsonst tauschen können. Ja, ich hatte ja das nicht. Bei dem iPhone 5 auch mit dem Home-Button. Da haben sie gleich den Akku und die Kamera noch mitgetauscht. Ja, die sind eigentlich bei mir kein Problem. Ja, der funktioniert bei mir. Nee, nicht der Home-Button, der An- und Ausschalter hier, der Standby-Button. Ja, da gibt es ja ein paar Modelle, wo der kaputt ist. Ja, das war beim 5er auch, ja. Ja, genau. Und ich bleibe ja auch beim 5er, deswegen bin ich auch ganz froh. Weil sonst müsste ich halt jetzt wieder 150€, glaube ich, für einen Akkutausch zahlen. Und wäre jetzt nicht so mein Ding. Nee. Also, passt schon so. Ja, was gab's sonst bei mir? Ihr hattet anscheinend alle schönes Wetter, nur hier unten ist es arschkalt worden. Und es ist grauenvoll. Also auch heute hätte Sonne rauskommen sollen bei uns, aber irgendwie kam nichts. Das ist voll ätzend. Immer schreibt die Manu, boah, schönes Wetter. Und ich denke mir so, nee, scheiß Wetter. Also ich hatte ja am Montag das Vergnügen, in München zu Gast zu sein und war erschrocken, wie scheiße das Wetter war und wie arschkalt es war. Ich habe gedacht, ich erfriere da unten, echt. Ich bin dann von Bayerisch-Sibirien gern wieder nach Franken gefahren. Weil, ey, wo wir losgefahren sind, hatte es da unten 5 Grad und das ist südlich von München, ja? 5 Grad. Und wo wir in Bayreuth waren, nachts um 11:30 oder was, hat man dann 13 Grad plus. Also du warst ja südlich von München und da wirst du ja auch Rosenheim kennen, gell? Also ist die Gegend, ja. Ja, und Chiemsee kennt ja eigentlich auch jeder. Ja. Und meine Eltern waren am Wochenende im Chiemsee unten und da hat es Schnee gehabt. Echt? Und was? Es war ordentlich Schnee. Ja. Ja, shit. Also das war zwar auf dem Sammerberg oben, aber die haben gesagt, da gab es ordentlich Schnee. Aber gut, aber Sammerberg tut sich da eigentlich noch nicht so frisch, ne? Oh, krass. Die waren am Samstag dort und haben gemeint, der Hund ist ganz websat geworden, weil er schon gemerkt hat, dass da draußen Schnee liegt und der wollte nur noch aus dem Auto raus und dann hat er sich gleich gesuhlt im Schnee und hat sie nicht mehr eingekriegt, dass sie ihn endlich raus haben lassen. Naja, aber weil du das gerade sagst, vor 10 Tagen war bei uns oben am Ochsenkopf, das ist von mir 20 Minuten entfernt, auch Schnee. Ich hab gedacht, mein Schwein pfeift. Also da. Sauber. Wie ist denn bei dir, Raiden? Dunkel, ha? Ja. Also Schnee haben wir keinen gehabt, aber das Wetter hat eigentlich gepasst. Wegen windig war es, aber ansonsten. Also wir haben seit 2 Tagen strahlenden Sonnenschein. Schön. Oh. Ist das Ruhe? Das war 3 Wochen, Verena. Nein, ich hab's immer noch nicht geschafft, meine Winterreifen zu wechseln. Ich hab meine drauf, der Winter kann kommen. Ich hab meine immer drauf, das ganze Jahr. Echt? Nein, in Bayern muss man das ganze Jahr Winterreifen haben, ne? Ah, Schmarrn. Muss überhaupt nicht. Na, was mich auch noch tierisch nervt, mir hat's vor 2 Wochen oder so, wollte ich mit einer Freundin einen Ausflug machen, wollte ins Auto einsteigen und Auto ist ja nicht mehr angesprungen. Und was mir danach aufgefallen ist, also Batterie war halt leer, dass das Bremslicht hinten nicht mehr funktioniert. Dann habe ich halt ein neues Bindel reingetan, aber an dem liegt es nicht. Also das Bindel ist ganz gewesen, das, was ich ausgetauscht habe, und es funktioniert immer noch nicht. Und, Lichtmaschinenheimer? Ja, also ich habe es jetzt nur dem von der Werkstatt erzählt und der hat gemeint, also er kann sich hier so überhaupt keinen Reim drauf machen, weil eigentlich könnte überhaupt kein, dürfte gar kein Licht mehr funktionieren. Also weder Rückfahrlicht noch Blinker noch das normale Licht hinten noch das Bremslicht. Also wenn es eins nicht funktioniert, dürfen alle 4 nicht mehr funktionieren. Aber die restlichen 3 funktionieren. Aber vielleicht ist Sicherung rausgesprungen, weil die sind oft separat abgesichert. Ja, das müsste ich jetzt mal zu ihm hinbringen. Und Umleitung irgendwo abgeknickt, denke ich eher, oder irgendwie sowas. Ja, irgendwas, weil es war halt echt auffällig, dass sich die Batterie entladen hat. Genau, und dann hat es nicht mehr funktioniert. Also ich glaube schon, dass da irgendwo, das gab irgendwie einen kurzen oder sonst was. Also irgendwas passt da auf jeden Fall nicht. Und jetzt muss ich irgendwann in die Werkstatt fahren. Aber, Was ist denn das für Auto? Ein 500er. Fiat? Mhm. Okay. Faszination in atemberaubender Technik. Fehler in allen Teilen. Ja. Oder Feuer in allen Töpfen. Fährt die Pflaume schon mit und dann kriegst du ein Bahnticket gratis. Na, bei mir, sonst ist er immer, also ich meine, fahren tut's ja. Das ist ja. Krieg bloß keiner mit, wenn du bremst. Doch. Ach, du hast der, wo ja aufhört, 3 Bremslichter. Drauf, du hast ja 3 und funktioniert ja nur 1 nicht. So. Na dann, hast du dann geht's 2. Ja. Na ja, dann. Und der, wo auffährt, hat sowieso Schuld. Eben. Ja, ich habe ja vorhin beim Bob schon gehört, dass der auch eBay-Kleinanzeigen durchstöbert. Hm? Du durchstöberst ja auch eBay-Kleinanzeigen. Ja, tue ich. Genau, und ich bin ja auch so ein kleiner Fan von eBay-Kleinanzeigen. Ich lasse mir manchmal alles anzeigen, einfach im Umkreis von 5 Kilometern oder so. Das ist ganz interessant, was da so verkauft wird in der Nachbarschaft. Ja, ich habe halt ganz bewusst was gesucht und habe dann auch einen Regenanzug, also Jacke und Hose gefunden zu einem Sportpreis von Helly Hansen und dachte mir, ja, super, also das gleich mit dem in Kontakt getreten, so, ja, super, passt, was würde ein Versand kosten, weil das halt in Hamburg oben war. Ja, dann mit dem halt oder mit der ausgehandelt, wie viel Versand, und habe gemeint, ja, okay, schick mir deine Kontodaten, dann überweise ich dir das Geld. Okay, dann hat mir halt das geschickt und war ein normales Konto, deutsche Bankkonto. Der Name war ein bisschen eigenartig, aber mei, kann ja sein, was weiß ich. Genau. Und ich bin ja so weit zurückgetreten bei der Bank, dass ich sogar meine Überweisung wieder per Papier mache. Sprich, ich habe am Freitagmittag den Brief eingeschmissen, also mit der Überweisung zur Bank. Und dann am Samstag bekomme ich eine E-Mail von eBay Kleinanzeigen, dass eben genau dieser Anbieter von Ihnen gesperrt wurde, vorübergehend, weil da irgendwas nicht passt mit dem Konto. Also, dass Sie eben haben Verdacht, dass das ein Betrüger halt ist und ich soll nach Möglichkeit kein Geld hinüberweisen oder keine Ware hinschicken. Und falls die Ware schon unterwegs ist, soll ich das halt irgendwie versuchen zurückzuholen. Ja, dann dachte ich mir, ja, super. Was vor allem auch noch toll war, ich habe ja der dann meine Adresse geschickt und dann hat die sich nicht mehr gemeldet, also wo sie das halt hinschicken soll. Und dann habe ich gemeint, ja, ist die Adresse angekommen, und es kam keine Reaktion mehr von der. Und dann halt nochmal hingeschrieben und es kam nichts mehr. Und dann habe ich am Montag gleich um 8:30 in der Früh bei der Bank angerufen, habe gemeint, Leute, ihr bekommt heute eine Überweisung rein von mir, die könnt ihr gleich wieder vernichten, die geht nicht raus. Also, und das haben die dann auch gleich gemacht. Da bin ich so echt froh, dass ich das so oldschool per Post mache, dass ich das echt noch so problemlos einfach zurückhalten konnte, die Überweisung. Ja, aber sonst kannst du es ja zurückholen. Bis zur 8 Wochen. Klar, aber wenn dann das Konto weg ist, kannst du auch nichts mehr zurückholen. Es bucht die Bank einfach zurück. Das ist kein Problem. Ja, wenn ja, das Konto nicht mehr da ist. Ja, aber nein, es geht auch darum, das Problem ist so hingegangen. Wenn die einmal deine Kontonummer haben, dann buchen die immer und immer wieder ab. Ach so, okay. Genau, aber meine Kontonummer haben sie ja nicht. Ja eben, das ist ja jetzt der Vorteil gewesen, weil noch nichts übergegangen ist. Genau. Und also es ist natürlich ärgerlich, sowas, aber irgendwie habe ich trotzdem jetzt weiterhin bei eBay Kleinanzeigen gestöbert und auch heute schon wieder was gekauft. Morgen wieder zurückgeht. Na, also weil bis jetzt habe ich immer eigentlich nur positive Erfahrungen gehabt mit eBay Kleinanzeigen. Und sowas ist natürlich ärgerlich, aber kann man halt auch nicht ändern. Ja, das Blöde ist halt, es ist egal, welches Netzwerk du nimmst, kann immer nur so gut sein wie die Nutzer, ne? Oder die das anbieten. Es ist egal, ob du eBay hast, und auch auf Amazon, da habe ich schon kranke Sachen gesehen. Da denkst du dir, oh mein Gott, ne? Meine Badewanne zum Beispiel, Ding, da habe ich bei Amazon gesehen. Dementsprechend gleich einen Kommentar drunter geschrieben. Weil solche Sachen, hast du halt überall. Aufpassen. Ja, ich habe ja jetzt dann ein Bett bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Also bin ich noch davor. Termin steht schon zum Abholen. Aber neu, ne? Nee. Nein? Nein, natürlich nicht. Damit hätte ich ein Problem. Von den Leuten. Ich habe damit kein Problem. Das ist ja nur das Bettgestell. Aber stell dir mal vor, was das Bettgestell schon alles gesehen hat oder erleiden musste. Ja, das wäre mir auch egal. Mir nicht. Du, das ist bei allen Sachen so, die du gebraucht kaufst. Weißt du auch nicht, was mit denen alles gemacht oder nicht gemacht wurde. Aber Bett ist heilig. Ja, also meins zumindest. Sagen wir so, aber das Bett, das ich möchte, gibt es auch gar nicht mehr neu. Okay. Also das sind so, oft steht da so Gründerzeit bei den Betten dabei. Okay. Was da alles schon drin passiert ist. Was da schon alles drin passiert ist. Sodom und Gomorra. Nee. Kannst du ganze Bücher vollschreiben damit. Du, das Bett. Was das Bett alles erzählen könnte. Generationen sind darin wahrscheinlich entstanden. Ja, ja, klar. Wahrscheinlich. Ohne dieses Bett gäbe es die halbe Menschheit nicht. So ist es. Ja, genau. Und nur hat das Bett eine etwas komische Breite. Und zwar ist es 1,13 Meter breit. Sprich, ich brauche eine Matratze mit 1,10 Meter. Und bei Amazon bin ich leider dazu, also habe ich gefunden. Ich bin ja kein Amazon-Freund mehr. Ich versuche ja Amazon weitgehend zu meiden. Aber die ganzen Matratzengeschäfte hier, so, die man kennt oder auch hier in der Gegend, also entweder, also 1500 Euro für eine Matratze, so viel Geld habe ich jetzt momentan nicht locker zu kaufen. Und deswegen, und die ganzen normalen Matratzengeschäfte haben nicht 1,10 Meter, die haben 1 Meter oder 1,20 Meter. Und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, muss halt dann doch bei Amazon bestellt werden. Zur Not eine Liebesbrücke. Ja, aber es ist halt echt eine komische, ein komisches Maß, aber es ist halt nur altes Bett. Von dem her schauen wir mal. Genau, ich lese ja so Bücher immer so schrittweise, weil ich ja nicht viel Zeit habe und immer nur so in der S-Bahn lesen kann. Aber irgendwie habe ich jetzt schon bei dem Buch das dritte Mal in Folge irgendwie ins Klo gegriffen. Aber ich bin halt auch nicht der Mensch, weil ich lese ja hauptsächlich Krimis. Ich will ja dann schon wissen, wer am Schluss der Mörder war oder so. Oder warum, wieso, weshalb. Deswegen, sagst nicht, du kaufst deine Bücher bei eBay Kleinanzeigen und da fehlt immer die letzte Seite. Nein, ich kaufe meine Bücher am Bücherflohmarkt vom Rotaria Club. Aha. Das ist das, was mir in Bamberg gesehen haben, was ich dir erklärt habe, Rain. Hm. Was, ein Bücherflohmarkt oder der Club? Der Club. Genau, und die hat der Reden das denn verstanden? Ich glaube nicht. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Was wollte ich sagen? Ist kein Problem. Na, ich kaufe meine Bücher am liebsten gebraucht. Also, weil ich es nicht einsehe, da viel Geld für ein Buch auszugeben. Also, aber es ist schon ärgerlich, das dritte Buch in Folge war einfach ein Reinfall. Aber jetzt muss ich das trotzdem fertig lesen. Ja, weil ich jetzt. Ach, was? Doch, weil die Figur, eine von den Hauptfiguren, die ist so komisch und will ich wissen, was mit der eigentlich ist. Warum ist denn die so komisch? Ist. Ja, das wird bestimmt im Laufe des Buches noch aufgedeckt. Also, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber und die Bücher kaufst du bei eBay oder wo? Nee, auf dem Bücherflohmarkt. Ach so. Genau, also, weil die. Da kannst du halt zu denen entweder deine Spenden oder die machen auch oft so, wenn so Haushaltsauflösungen sind, nehmen die Bücher halt. Und da ist dreimal im Jahr eben Bücherflohmarkt am Wochenende. Mhm. Und da kann man eben dann hin und ist alles halt nach Kategorien sortiert. Hat immer eine sehr gute Auswahl. Da schlage ich dann immer zu. Ja. Ja, ich kaufe es bei eBay oder ja, wenn dann mal. Ja, wo ich halt auch, ich glaube, aber das hat einer von euch im letzten Podcast mal gesagt, bei Medimobs. Weiß nicht, ist das mal gefallen oder nicht? Bei was war das? Medimobs? Ich glaube, das hätte ich mal reingepostet oder so, ja. Also, kann sein, weiß die finde ich ja noch klasse. Mhm. Weil, also, das ist, die haben nämlich noch 20 Euro Versandkosten frei, nicht 30 Euro wie Amazon. Und bin ich vor Jahren schon drauf gekommen, und zwar verkaufen die auch parallel eben bei Amazon Bücher. Natürlich günstiger als selber, weil da kriegen sie ja 3 Euro Porto noch pro Buch. Also, von dem Käufer. Also, weil wenn du bei Amazon ein gebrauchtes Buch kaufst, musst du ja 3 Euro Versandkosten zahlen. Also du kommst ja gar nicht drum rum. Ja. Und wenn du das halt direkt über diese Medimob-Seite bestellst, dann ist es halt oft günstiger dann das Buch, auch wenn das bei Amazon, sagen wir, nur 1 Cent kosten würde, weil, aber du zahlst trotzdem 3 Euro und 1 Cent. Mhm. Und auf deren Seite zahlst du vielleicht dann 2,50 Euro, so. Und da bin ich halt vor ein paar Jahren draufgekommen und da bestelle ich halt jetzt oft einfach dann mal so einen ganzen Schwung Bücher. Und ich habe jetzt auch angefangen, mal so die ganzen Schrottbücher, die halt für mich nichts taugen, oder auch bei meiner Mutter, die keiner mehr liest, alle zu verkaufen. Und habe eben auch einen Teil an Medimobs verkauft und an noch 3 andere, glaube ich. Also da habe ich mich dann auch echt hingesetzt und habe Preise verglichen, die Ankaufspreise, und habe da ein paar Stunden verbracht und dann das Maximale rausgeholt aus den Büchern. Aber ich habe immer noch Bücher oben, die ich verkaufen muss. Ja, bei uns stehen auch noch einige, denke ich mal, auf dem Speicher. Ja, und parallel tue ich es halt immer bei eBay Kleinanzeigen auch noch reinstellen. Mhm. Also kann, ja, kannst du, ja, gut. Aber es gibt ja auch ganz viele Facebook-Gruppen, ne? Kleinanzeigengruppen, und bei uns in der Umgebung zum Beispiel gibt es hier Flohmarkt, Umkreis Forchheim oder Video und Suche, Raum Forchheim, Forchheimer Flohmarkt. Ja. Ja, weil die Manu hat es ja letztens erzählt mit dieser Hüterkiste in der, mitten in der Stadt. Mhm. In Bayreuth, oder? Genau. Ja. Das gibt es in München aber auch. In Erlangen auch, da haben wir es entdeckt. Mhm. Genau, weil nämlich der Muffel, glaube ich, gemeint hat, das gibt es nicht, aber ich glaube, das gibt sogar in der Nähe vom Marienplatz. Also mitten in der City gibt es auch sowas. Und wo wir in Karlsruhe waren, habe ich das auch gesehen. Und in noch irgendeiner Stadt habe ich das gesehen. Es sind dann wirklich einfach so Glasvitrinen und die kannst du aufmachen, Bücher reinlegen oder rausnehmen. Genau. Cool. Da tue ich immer das genau, Zeug, nein, dass mir hier zu viel ist. Ja, ich versuche dann immer noch ein bisschen Geld zu machen. Ja, jetzt die Woche steht eigentlich nur noch Partyvorbereitung an für eine kleine Feier am Samstag. Haben wir heute schon eingekauft. Ja, das Grab muss ich noch herrichten für alle Heiligen. Und das war es dann eigentlich so im Großen und Ganzen, glaube ich, bei mir. Da ja, Ruhe. Und ich gehe halt täglich raus. Wie ihr auch. Heute waren es, glaube ich, 2,5 Stunden im Wald spazieren gehen. Super schön, querfeldein. Ja, war klasse. Ah, und es hat bestimmt noch keiner erzählt. Am Samstag, den letzten Freitag, waren wir am UVHD 3V Rums in der besagten Spelunke von Muffelwuff. Also ich muss sagen, das Essen war der Hammer. Also wirklich so gut asiatisch habe ich selten gegessen wie dort. Und der Laden, der heißt wirklich schlicht und ergreifend einfach nur Asia. Und das Beste war einer von den Stammtischmitgliedern, der hat mir dann so eine iMessage geschrieben, ja, stimmt die Hausnummer, habe ich gemeint, ja, die Hausnummer stimmt, die ich dir geschickt habe. Ja, ich sehe das nicht. Und ihr müsst bedenken, also dieser Asier, der ist in so einem Autozubehörladen so ein bisschen integriert, in dem Gebäude halt drin, mitten in dem Industriegebiet. Und es ist halt, es standen, wie viel, 7 Barhocker rum oder so und halt dann, es ist da, dort gibt es auch keine Tische irgendwie. Also ich meine, ich habe ja ein Bild gepostet, wie es da drin aussah, wo dann die Manu gefragt hat, ob wir hier eine Kloparty feiern. Nein, das war der das war der Essensbereich. Und das war dann echt der eine hat mir da geschrieben, ich find's nicht. Ich meinte ja, dort und dort. Okay, und dann kam er rein, ja, er ist dauernd auf und ab gelaufen und hat so ein richtiges Restaurant gesucht. Aber Essen war echt der Hammer. Aber was auch wirklich gestimmt hat, ich war froh, dass ich meine neue Softshell-Jacke von Meru anhatte, die ich mir im Urlaub noch gegönnt habe. Also muss ich echt empfehlen, auch die Jacke Meru, Tochterfirma von Saleva. Das ist eine kleine, neu aufsteigende Outdoor-Marke. Kann ich Saleva, da hatte ich Kissen. Aber, ja, von Saleva hatte ich, glaube ich, damals schon die Schuhe. Waren das nicht, oder war doch, die machten zur Bundeswehrzeit schon Schuhe. Saleva ja. Schon, aber Meru, die sind, glaube ich, noch ziemlich jung. Ja, okay. Aber diese Saleva, da kann ich mich dran erinnern, die hatten wir damals bei der Bundeswehr. Ja, die sind ja schon alt. Also, naja, auf jeden Fall habe ich ja mir eine Softshell-Jacke von denen gekauft und ich war echt froh, dass ich die dabei hatte. Weil die machen dort in diesen Asia-Laden, in der Asia-Perle, wie ich sie nenne, machen so Open Cooking im Prinzip. Ich meine, die haben keine abgetrennte Küche, sondern die Küche ist da, dann ist davor der Tresen und das war's im Prinzip. Und wenn der die Dunstabzughaube anmacht, dann entsteht da so ein Sog drin, dass der die ganze warme Luft aus dem Lokal, aus diesem Raum rauszieht, dass du wirklich nur noch drin sitzt und frierst jetzt so die Jahreszeit. Und ich war echt so froh. Christian nur so gemeint, also der Muffel, ich hab's euch ja gesagt, es wird kalt. Es war echt kalt, aber es war saugut. Und wir hatten eine riesen Gaudi, also muss man echt sagen, war super. Und der nächste Stammtisch ist eh schon geplant. Und da hatten wir vor, nach Rengschwuch zu fahren. Nach Rengschwuch? Das habe ich doch reingeschrieben, wo es ist. Ja, es ist ja meine Heimat. Ja, hilft nichts. Das ist Oberpfalz. Genau. Und was ich mir auch noch geleistet habe im Urlaub, weil der Rain ja von seiner tollen Reißleine geschrieben hat. Ich habe es mir auch gekauft, aber ich habe mir gleich 22 Feet gekauft, also gute 6 Meter als Armband. Was? Das ist ein Monsterding. Wie dick ist denn das Armband? Ja. Das zeige ich dir mal. Du hast ums Bar binden, ne? Meins ist 3 oder 4 Meter und das ist ja schon relativ mächtig. Also wenn ich einen Raiden Sans anschaue, das ist filigran. Dann geh nochmal an Mac zusammen an dieser Stelle. Nee, also meins ist echt, weil der Witz war, das hat 15 Euro gekostet. Und da gab es noch dünnere mit, ich weiß nicht, die Hälfte oder so an Stoff und hat genauso viel gekostet. Und da dachte ich mir, gleicher Preis, dann nimmst du doch eh mehr für den gleichen Preis, oder? Sag mal, wenn du dir dieses Band auch gekauft hast, hast du da was gefunden, was in der richtigen Größe ist? Weil ich habe echt ein Problem. Also die normalen sind mir viel, viel, viel zu groß und die ganz kleinen sind mir viel, viel, viel zu klein. Also sagen wir so, das ist so hart an der, also schwabbelt ordentlich rum, aber es ist hart an der Grenze, dass ich es einfach so über die Hand drüber bekomme. Okay, dann geht's dir genauso wie mir, ja. Genau. Und also ich kann so fast den ganzen Unterarm rauf und runter schieben im Prinzip. Und wenn ich meinen Daumen ordentlich wegklappe, dann kriege ich es auch so geschlossen über die Hand drüber. Ja, ich habe meins erstmal aufgemacht und habe das noch ein Stückel enger gemacht. Also kann man es auch machen. Zeigen darf man es keinem, aber es macht nichts. Das weiß ja nur ich und ihr. Oh, und der Rest der Zuhörer. Richtig. Style over Performance. Und ich habe es mir natürlich in schwarz gekauft. Musste sein. Ich habe mein schwarzes mittlerweile aus Hongkong auch bekommen. Allerdings glaube ich, wäre das was für deine Kleine. Ja, wahrscheinlich. Ich habe so schmale Handgelenke, aber also das, nee. Nee. So schmal dann doch nicht. Nee, ich glaube, ich kann es dir mitbringen. Ja, genau, bring es mal. So, Leute, wisst ihr jetzt, was bei uns so in dem Chat immer abgeht? So. Nur links in letzter Zeit, also ich habe noch nichts Neues gesehen. Er meinte, glaube ich, einen anderen. So. Ah. Oh, jetzt bin ich jetzt muss ich doch gucken. Oh, Bob. Manu, schick mir mal einen Screenshot rüber. Von Wort? Von dem Chat. Ich habe hier keinen Chat. Es war. Verena. Willkommen im Club, Verena. Andrüchigen Unterhaltungen während der Nacht. Verena, wenn du keinen Chat hast, warum vibrierst du denn bei uns überall so? Wer schreibt da? Duftfetisches. Nein, ich meine, ich sitze jetzt nicht am Rechner und ich sitze nur am Handy. Passt schon. Ich kann hier auch nicht rausgehen, sonst ist doch Teamspeak Verena, gleich weg. Verena, Montag, ja. Nacht, darum geht's. Du, wir können Montagnacht gerne nur noch mal wiederholen. Okay, ich geb's auf. Apropos Montagnacht. Kommen wir doch mal zur Serie der Woche. Weil ich glaube, Verena, du warst fertig, ne? Ja, ich bin fix und fertig. So. Freunde, was soll ich sagen? Ich habe mal wieder ein wenig durchs Internet geklickt und ach, meine Serienfreunde, was spanne ich euch auf die Folter? Oh weh. Es gibt's, ich meine, YouTube kennt ihr ja alle. Und dann gibt's eine französische Plattform, die schimpft sich Dailymotion oder Motion, irgendwie so. Dailymotion. Ja. Und was soll ich sagen? Da gibt's alle 11 Frasier-Staffeln. Aber in Französisch oder was? Auf Deutsch. Echt? Alle 11. Hier ist der Link für euch. Have fun. Brayden, was macht man Freitagabend? Also ich wäre für Frasier. Ich hab's ja original hier. So. Ja, und das Witzige ist, das hat die Ross Doyle 81 hochgeladen. Und als Frasier-Fan weiß man, wer das ist. Egal. Ich sag, schaut euch mal an, da sind alle Staffeln drin. Vielleicht gefällt es euch ja, solange es online ist. Zieht es euch rein. Verena kennt's. Ja, natürlich kenne ich es, aber ich habe es immer noch nicht zu Ende geschaut. Ich muss jetzt wieder steigen, weil ein paar, naja, das Blöde war, weil mir ein paar Folgen innerhalb der Staffel gefehlt haben. Aber ich muss jetzt wieder, habe jetzt auch begonnen, einmal am Abend eine Serie zu schauen. Okay. Wieder. Gestern Abend habe ich mir die erste Folge von Dracula angeschaut, was ich in der letzten Woche schon gesagt habe. Okay. Ja, man muss sich die zweite Serie, also die zweite Folge definitiv auch nochmal anschauen, um zu schauen, ob man dabei bleibt oder nicht. Oder ob ich dabei bleibe oder nicht. Ich kann es noch nicht empfehlen, aber auch noch nicht empfehlen. Okay. Wir dürfen gespannt sein. Ja. Tja, das war die Serie der Woche. Hat sonst noch jemand los? Schade nicht, sonst wäre es ja ausgefüllt. Dann haben wir noch eine App der Woche. Geil. Nee, haben wir nicht, das ist noch von letzter Woche. Ach so, richtig geht's. Super. Ja, Freunde, dann sind wir schon mal wieder am Ende. Sollte denn der Chat noch die ein oder andere Frage haben, kann er sie sich jetzt überlegen und schriftlich im Chat wiedergeben. Ansonsten, Alter, mein Morgen, ey. Oh. Ansonsten bedanke ich mich schon mal an alle, die es bisher wieder ausgehalten haben. Danke ja, für dass ihr eure Kommentare schreibt, für die coolen Rezensionen, Downloaden, fürs Traffic generieren. So, oh. Und oh, weiß nicht, vielleicht machen wir andere einmal was sagen oder Stille. Stille. Das will keiner was sagen. Nicht mal die zwei Weiber wollen was sagen. Ja. Möge dieser Zustand lang anhalten. Ja. Das kannst du knicken. Ja, das weiß ich. Deswegen hab ich gesagt. Morgen Nacht, Returns. Ja. Gut, dass ich dann das Handy ausschalten kann. Hey, das waren heiße Unterhaltungen. Jetzt habt euch nicht so. Ich hab's nicht gelesen. Selber schon. Manu, es gibt. War dein es gibt Momente. Du kannst uns einen Nugget auf den Bauch schnallen und ich kann nur so gut ausschauen. Das interessiert uns in dem Moment einfach nicht. Die Rost aber davor nur, weg. Wenn ihr rotzbesoffen seid. Sonst seid ihr sofort am Drücker. Was? Mit diesen Worten bedanke ich mich einmal ganz recht herzlich beim Bobson Bob. Schön, wieder dabei gewesen zu sein. Beim Planet Kai. Ja, mich hat's auch ganz besonders gefreut. Bei der Manu. Jo, mir hat's auch wieder Spaß gemacht. Danke euch allen, danke an den Chat und danke an die Mitpodcaster. Danke an die Streptopoppe. Ich danke euch alles, dass ich noch kurz reinschauen konnte und einen lustigen Abend noch hatte. Oh. Und danke an den Raiden. Ja, danke, vielen Dank, immer wieder gern. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir heute echt ans Mikrofon gequält habe, ne? Welcher ja mein Mann. Ja, so hörst dich auch an. Ja, so haben sich meine Arbeitskollegen auch gedacht. Ich habe gesagt, oh ja. Aber ich hab aufgedeckt geschlafen. Sven, du hast das wieder gut und ja, ich hab mich irgendwie aufgedeckt wie noch die Wand. Mensch, steck's doch mal den Raiden zu. Vielleicht sollte ich für ihn auch einen Schlafsack bei eBay Kleinanzeigen kaufen. Ja, genau. Aber den ohne Ärmel. Natürlich nur ohne Ärmel. Aber soll ich den rosa gestreiften nehmen? Oder ja, den hellblau gestreiften? Nee, rosa. Den rosa. Nehmen den rosa, ja. Den habe ich eh schon bestellt. Na dann perfekt. Den macht den Falk mal weg. Zusammen den Reden, dann passt er rein. Ich glaube, der erschlägt mich. Ansonsten danke fürs Mitmachen alle und diese Folge widme ich den hübschesten Kerberschmadler vor Eggelsam und zwar der Monika N. Jetzt wisst ihr Bescheid, macht's gut. 3, 2, 1. Servus, Monika. Servus. Gemeine Monika. Monika, Luisa, Fragezeichen. Ja, ich hab doch gesagt, das sind zwar. Monika, der Raiden ist da. Und Monika. Ja, da braucht er nimmer singen, das ist schon vorbei. Die hat's vertrieben. Ja. Die hat's vertrieben. Mhm. Ja, mein, warum hat es denn die vertrieben? Oh, Monika ist voll cool, Mann. Die war nämlich schon für ein Jahr irgendwo in Toronto und so. Oh. Ja, ja. Mit 22 Jahren. No, Austauschding. Nein, da, vor 22 Jahren. In anderen Aggregaten. Die war es nicht mal, dass ich existiere, mein Freund, von daher. Ich wünsche euch was, Leute. Ich muss jetzt ins Bett. Ich schneide das ganze Ding morgen, weil. Wir müssen noch einen Titel suchen. Steht doch schon. Ah, okay, gut, lass mal den. Oh, da ist der Rico ja auch wieder mit. Los, Digga, das war nichts. Blöd, Mann. Du kannst Adras machen als Salve-Imperator für Monika. Ja, schön, dass du den Titel jetzt gespoilert hast. Nee, so. Weil doch gar nicht live. Fertig. Das war doch bloß ein Tipp von mir. So. Also gut. Geht's in ein Bett. Ich bin am Arsch. Ja, schon dein Morgen wegen. Will you need me? Will you feed me when I'm 46? Du arschst mir halt. Ja, da musst jetzt durch. Wer saufen kann, der muss auch durch. Also, nein, der Huber hat wieder gesoffen. Da. Nein, Lektion waschen. Machen wir hier keinen auf Sissi da. Kannst du Tetris auch? Ja, weißt du, was mir am meisten verblüfft an der Geschichte? Du kannst Tetris singen und gleichzeitig dein Geschäft machen. Ja. Ich kann's nicht. Ja, solange nicht Snake auf dem Klo spielt, ist alles egal. Oh Mann. Es wird immer länger. Snake. Da würde ich strahlen, ich kreuz. Lasst uns. Bitte, wenn du die Wand berührt, ist es aus. Was ist ja, so? Ja. Lasst uns vorsichtig an den Spitzen berühren. Oh, voll Teufel. Alte Sau, ehrlich. Voll Teufel. Meine Aufnahme läuft übrigens noch. Der Nachtzug nimmt auch noch auf. Das ist gefährlich. Ja. gefährlich. Scheiße. Was schalt er? Snake auf dem Klo, ins Pullermann und die Armatur geknotet. Also, meine Lieben, wer Outtakes haben will, kann sich bei mir melden. Leute. Da beißt sich die Schlange selber in den Schwanz. Ja, das stimmt leider. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Aber ich muss ins Bett. Gutes Nächtle, schlaf gut und kurier deinen Morgen aus. Guten Abend. Oh, guten Gruß an die Nacht. Monika. Ja, genau. Ey, ist bloß nix. Ach, tschüss. Monika. Servus. Monika war da. Monika. Monika. Du, schau, ob ich das Lied finde. Monika, die Lenz ist da für Samstag. Monika, die Lenz ist da. Wenn der Rain einläuft, dann kommt es gleich. Verena, das Gesicht würde ich gern sehen. Das muss man aber sagen, wenn du das einspielst, weil in dem Moment mache ich ein Foto von seinem Gesicht. Ich muss schauen, ich muss fragen, ob jemand, meine Eltern irgendwo eine CD haben oder eine Schallplatte, wo das Lied drauf ist. Ach, hier Dings. YouTube oder Spotify. Ich habe kein Spotify. Aber ich habe Spotify. Wann willst du das spielen lassen? Am Samstag. Ach so, was ist denn der Samstag? Party. Bei den Party. Ja, wir müssen das hier im Podcast mal spielen, so in der Vorshow. Also im Podcast geht am Samstag ja nicht. Kannst du dein Handy mit ins Bett nehmen. Da vibriert es dann wahrscheinlich nicht. Gut, ich lege es aber trotzdem auf also den auf jeden Fall nicht, okay? Von uns. Dann wird sich dein Nachtschrank nicht bewegen. Okay. Wenn er sich doch bewegt, hast du was falsch gemacht. Ja, ich habe 4 Nägel und einen Hammer immer neben dem Bett liegen. Damit wird dann das Handy fixiert. Und dann geht's nee, der Nachtschrank. Schreibe ich dir nochmal alles. Okay. Ja. Und der Raiden weiß wohin, oder? Der weiß wohin. Ich hoffe. Der kennt mich. Ja, der war schon öfters bei mir. Schreib mir mal vorsichtshalber deine Adresse. Das heißt nichts. Ich habe gelernt, mit Raiden ist, ja. Ja, aber in München kann er doch dann sagen, dass er der Sven ist. Da muss er nicht sagen, ich bin der Uwe. Wenn er sich verlaufen hat. Aber in München kennt man mich. Ach so, das sagst du, ich bin die Huberin. So, servus Leute, da sind wir wieder. Genau. Bob? Ja? Du machst doch beruflich was mit Sanitär, oder? Ja, genau. Ich habe mal eine Frage an dich. Jetzt ich habe ein riesengroßes Bad und habe eine riesengroße Dusche, die kein Schwein braucht. Das ist eine ebenerdige Dusche, also so leicht abfallend, weil ja rollstuhlgerecht. Und jetzt hat es nur so einen Wandabfluss, es hat keinen normalen Abfluss. Das ist irgendwie so ein Schlitz in der Wand. Und jetzt will ich aber eine Badewanne, eine freistehende Badewanne. Kann ich so eine Badewanne an so einen Wandanschluss anschließen oder geht das nicht? Oh, das weiß ich so nicht. Ich habe so einen Wand. Normalerweise müsstest du da schon ein bisschen klopfen dann, ne? Oh je. Weil also ich habe mal gedacht. Natürlich, normalerweise kannst du so ein Kunststoffrohr, der Abfluss ist immer so ein Kunststoffrohr. Wenn du das nicht irgendwo hast, so einen Anschluss, dann herstellen dann. Also ich habe mir halt gedacht, du hast ja unten den Siphon, den du rausleitest. Und den leite ich einfach in diesen Abfluss rein, wo es normalerweise, weil du kannst es ja aufmachen, da ist so eine Blende davor. Und dann kannst du richtig bis in das Rohr reinlangen. Also das geht, da ist so ein Sieb davor und wenn du den rausmachst, kannst du direkt ins Abflussrohr reinlangen. Jetzt habe ich mir gedacht, ich leite das Kunststoffrohr dann einfach in diesen Abfluss rein. Ja, dann mach das doch so. Ja. Wenn das da wegläuft, im Grunde genommen, wenn du eine bodengleiche Dusche hast, brauchst du die Badewanne nur hinstellen und gar nicht anschließen. Läuft das Wasser halt über die Fliesen in den Abguss. Ja, aber das ist... Ja, natürlich, das ist alles irgendwie gefuscht, oder? Ja, das ist ein Neubau und die haben ja eigentlich alles völlig verplant. Und wie kann man nur ein 12 Quadratmeter großes Bad planen mit einer riesen Dusche? In dem Bad kannst du Party feiern und dann nicht einmal eine Badewanne rein. Es ist total krank. Also wer baut denn heute noch eine Badewanne? Ich? Ich war schon ewig nicht mehr in der Badewanne. Ich baue die täglich. Echt? Nee. Da haben wir doch schon das Problem, Kai. Was? Kai? Wie, was? So? Kai, kapier jetzt nicht. Steh mal auf, Kai. Und dann? Ich gehe ja duschen. Also ist nicht so, dass ich jetzt hier tinkisch rumlaufen würde. Nachtzug, mach mal deine Aufnahme aus. Oh, der hat immer noch laufen. Ja, wir sind auch noch live. Ja, wir machen uns... Entlivet uns mal bitte. Ach, der Nachtzug ist am Streamen. Das auch noch. So, die Daisy und noch. Und die Daisy? Stumm. Die Daisy hört noch. So, liebe... Out.